Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, also, wir sind heute hier versammelt im Dicken Engel zum Thema Neustart und Fred und Katja und eventuell auch Bruno und ich haben da einige Dinge zu erzählen und ja, dann würde ich gerne mal übergeben an Fred und erklär doch erstmal ein bisschen, um was es da genau geht. Also, ihr müsst ein bisschen leiser sprechen, bitte. Um was geht es genau bei Neustart? Wir haben irgendwann im Sommer letzten Jahres gemerkt, dass eine Bundestagswahl irgendwie stattfinden wird. Und ich habe für den 2011er Wahlkampf mit noch dem Peter Amende und der Lotte Steenbrink zusammen den Wahlkampf in Berlin geklickt und wir, also was halt die Gestaltung angeht. Und wir wussten, wie viel Zeit es braucht, um da halt irgendwie was Gutes zu entwickeln. Und haben halt gedacht so, hey, das wäre total super, wenn es langsam irgendwie mal eine Richtung gäbe, in die wir zusammen als Piraten halt irgendwie marschieren wollen, damit wir dem entsprechend Ausdruck verleihen können. Dann haben wir angefangen, irgendwie auf verschiedenen Ebenen zu fragen, wer macht denn das, wo geht denn das hin und wer kümmert sich drum, und sind da halt irgendwie nicht richtig vorwärts gekommen. Und irgendwann saßen wir halt hier in Berlin zusammen und ich habe dann halt irgendwie eine Mail geschrieben an ein paar Leute, auch nicht nur aus Berlin, wo ich Lust hatte, mit denen darüber nachzudenken, wie man sowas strategisch aufziehen könnte. Und haben halt einfach gesagt so, ey, können wir mal anfangen, darüber nachzudenken. Und das haben wir dann gemacht. Also wir haben eigentlich angefangen, uns anzugucken, wo stehen die Piraten, wer sind die Piraten, von wem wollen die Piraten gewählt werden, was sind die Themen der Piraten und solche Sachen. Haben versucht, das irgendwie so brainstorming-mäßig so ein bisschen zu analysieren. Haben uns irgendwie so im Schnitt so alle 14 Tage mal getroffen so. Und ich glaube, das war irgendwann nach dem zweiten oder dritten Treffen. Da wurde in irgendeinem Nebensatz halt erwähnt so, die Piraten stehen für einen Neustart in bla bla bla bla bla bla bla. Und irgendwann während des späteren Verlaufs des Gesprächs ist dieses Neustart als Wort halt irgendwie so hängen geblieben bei uns. Und wir dachten uns, ey, komm, lass uns das doch damit einfach mal probieren. So kriegt man mit so einem Begriff, der irgendwie klar ist, der prägnant ist, kriegt man damit irgendwie ein halbwegs stringentes Kommunikationskonzept halt irgendwie auf die Beine gestellt. Wir haben dann versucht, erstmal natürlich, weil wir sind eine politische Partei halt, uns halt die thematischen und Forderungen halt anzugucken, die wir als Piraten haben. Und wir sind da bei ganz vielen Stellen halt immer wieder dazu gekommen, so, ey, eigentlich ist das doch irgendwie ein Neustart in der Politik, die wir da halt irgendwie verlangen. Sozialpolitik, Bürgerrechte, Internet, wie geht man mit dem Internet um, Infrastruktur, all solche Dinge. Und waren uns dann halt irgendwie, wir haben eigentlich keine so richtige thematische Forderung gefunden, wo man das nicht irgendwie hinkriegt, diesen Begriff da halt irgendwie reinzukneten. Und dann haben wir halt gedacht, so, eigentlich müsste man das doch nur schaffen, dass man die Leute hinkriegt, uns mit sozusagen, also dass man es hinkriegt, diesen Neustartgedanken in den Alltag sozusagen der Leute reinzukriegen. Und hatten uns dann so als Hausaufgabe gestellt, lass uns doch einfach mal so in unserem Alltag, wenn wir so durch die Gegend laufen, sogenannte Neustartmomente sammeln. Weiß nicht, man steht irgendwie an der Ampel, wird gerade voll gedieselt von irgendwie so einem Riesen-LKW, whatever, und denkt sich halt so, ey, eigentlich brauchen wir doch bei diesem Gütertransportzeugs irgendwie mal einen Neustart und irgendwie was Modernes. Oder man hört Nachrichten, dass wieder irgendein FDP-Typ Geld gekriegt hat für Gesetzestexte und keine Ahnung. Und solche Dinge wollten wir halt einfach sammeln, haben das dann halt auch gemacht. Und haben gedacht, so, wenn man das jetzt hinkriegt, solche Dinge irgendwie zeitnah und direkt einfach halt irgendwie zu kommunizieren und einfach zu kommunizieren, zum Beispiel über eine Bild-Text-Kombination oder ähnliches, dann kann man sozusagen über die Zeit eigentlich halt so einen konstanten Strom an Neustart-Momenten im Sinne von piratischer Politik sozusagen zusammensammeln. Und das haben wir dann irgendwann angefangen. Da ist dann damals irgendwie dieser Twitter-Account entstanden und diese Webseite, wo wir das draufgeschmissen haben. Wir haben damals halt auch schon gedacht so, oh komm, wenn wir jetzt anfangen hier für die Piraten irgendwie Campaigning zu machen und da gibt's keinen Liquid-Beschluss für, da gibt's bestimmt wieder ein Gewitter, haben also erstmal irgendwie alles an Piraten-Branding halt irgendwie weggelassen. Und waren dann halt eigentlich halt so bei einer halbwegs Erfolg, also weiß nicht, es gab so 2-3 Bildchen, die sind 3-4 Mal retweetet worden, so, aber da gab es jetzt halt nicht so den das hier wird gerade im Raum irgendwie angemerkt, so dass das eine oder andere doch irgendwie ganz gut rumgegangen ist, aber whatever. Naja, aber es hat zumindest irgendwie für uns, ohne dass wir da viel Aufwand reingeklebt haben, relativ gut funktioniert. Wir haben dann mal ziemlich viel drüber diskutiert, so dass man aufpassen müsste, dass das nicht allzu sehr Titanic wird, so, also dass man nicht nur gegen den politischen Gegner schießt oder halt nur so sich lustig macht über alles Mögliche. Das wäre auch, wenn man das halt weitermachen müsste, wo man tatsächlich sich nur ein bisschen überlegen muss, wie kommt man da zu besseren Ergebnissen. Ja, dann haben wir, dann war es, glaube ich, irgendwann kurz vor Weihnachten oder so, wo dann das Barcamp irgendwie so langsam anstand, das Strategie-Barcamp. Und wir dachten uns so, hey, eigentlich müsste man jetzt mal anfangen, wenn wir diese Idee irgendwie so ein bisschen verbreiten wollen oder irgendwie in die Diskussion schmeißen wollen, da irgendwie eine halbwegs runde Präsentation draus zu machen und das halt mal vorzustellen. Also ein bisschen mit der Analyse und Selbstreflexion anfangen. Dann halt irgendwie ein bisschen dieses Neustart als Begriff halt irgendwie zu erklären. Dann hatten wir eigentlich irgendwie nochmal im Plan auch tatsächlich ganz konkrete Kampagnenumsetzungen, also das halt auch gestalterisch halt irgendwie schon auszuarbeiten, was wir dann aber haben sein lassen. Und bei dieser Ausarbeitung ist uns dann auch aufgefallen, da gab es halt irgendwie diese ganzen Monate zurück, halt irgendwie so den ganzen Stress immer bei den Piraten und wir waren irgendwie teilweise sehr frustriert von dem, was bei den Piraten fasziniert und immer mal wieder so im Gespräch hat dann jemand auch so zu internen Dingen gesagt so, ey, eigentlich müsste man doch hier eigentlich mal so auf Reset drücken und das Ding halt nochmal neu aufziehen so. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Es wäre wichtig, du hast gerade über einen Twitter-Account gesprochen und auch über eine Seite. Könnte einer von euch dies bitte im Pad nochmal mit eintragen, unten bei Links und verweisen? Bloß damit die Nachverfolgbarkeit auch gewährt ist. Die Katja kümmert sich darum. Super, danke. So, du kannst gerne wieder weiterreden. So, wo bin ich denn gewesen? Ja, und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, dass das eigentlich halt auch halt irgendwie auch nach innen wirkend sozusagen halt als Begriff vielleicht nochmal irgendwie funktionieren kann. Weil das war ja was, was wir schon bei der Berliner Kampagne damals halt gemerkt haben, dass als wir, also mit dem Moment, wo wir halt irgendwie mit den Plakaten und der Gestaltung halt irgendwie draußen waren und es sah irgendwie alles nach uns aus und sah anders aus als die anderen, dass halt bei vielen Leuten hier in Berlin im Wahlkampf plötzlich auch eine neue Motivation da war. Oder zumindest hatten wir halt das Gefühl, also wir hatten schon da gelernt, bei jeder Kampagne, die man halt irgendwie für die Piraten macht, muss man eigentlich auch einen Moment mitdenken, wie man halt Motivation nach innen tun kann so. Und deshalb war das für uns halt nochmal eine Bestätigung so, lass uns halt einfach irgendwie bei diesem Begriff halt hängen bleiben. Ja, und dann war jetzt das Barcamp, die Präsentation, ich weiß nicht, die meisten, die jetzt wahrscheinlich da sind, haben sich das schon mal irgendwie angeguckt oder gesehen. Falls ich noch ein persönliches Statement irgendwie zu dieser Präsentation machen kann, das war sicherlich nicht die beste Präsentation, die ich in meinem Leben irgendwie mitgemacht habe, weil, ich will jetzt nicht den Rasen anführen, aber wir sind dann auch zwischendrin, sind bestimmt ein paar Punkte nicht ganz so scharf rübergekommen, wie wir da eigentlich schon mal drüber nachgedacht hatten. Und zweitens war ich echt über die Reaktion total perplex. Also ich habe mich, wie ernst, wir haben das ja schon ernst gemeint, aber wie ernst die Reaktion drauf war. Und weiß nicht, da hat noch einer gefragt, so, habt ihr überhaupt die Kapazitäten und wann geht's los? Und keine Ahnung, da war ich wirklich echt extrem überrascht, weil eigentlich, natürlich, wir wollten das nebensetzen und darüber halt reden, und das ist natürlich ein ernst gemeinter Vorschlag. Aber wir wussten ja auch, dieses Strategiebarcamp ist halt mehr so ein Brainstorming werden und mehr so ein Analysecamp werden. Also wir hatten ja eigentlich nicht die Vorstellung, dass da tatsächlich halt irgendwie, das danach so seriös genommen wird. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal, bevor ich mich im Kopf und Kragen weiterrede, hier mal einen Break machen und würde erstmal sagen, wenn die Kollegen nicht noch unbedingt jetzt schnell was ergänzen wollen, könnte auch gleich jemand nochmal irgendwie fragen. Ja, also eine Frage hätte ich direkt. Du hast ja erwähnt, dass es bei dem Thema zu Irritationen kam. Ich war auch in Leipzig mit dabei und die Frage ist, worin denkst du, lag der Fehler, dass es zu Irritationen kam? Also war es ein Kommunikationsfehler? Wurde es nicht so erklärt, wie ihr euch das gedacht habt? Oder war das einfach nur Panik gewesen, dass dieser Neustart einfach falsch interpretiert wurde? Ich habe ein neues Mikro, geht es jetzt besser? Super. Super, okay, super, klingt gut. Das war sehr lustig, auf diesem Podium zu sitzen und in den Raum zu gucken, und alle waren total still. Und ich habe selten so einen Moment erlebt, wo so eine total gespannte Unsicherheit da war, so von wegen, darf ich das jetzt gut finden? Verstehe ich das jetzt richtig? Verstehe ich das jetzt falsch? Bin ich jetzt der Einzige, der das gut findet? Finden das alle scheiße? Also das war ganz spannend zu sehen, wie da tatsächlich irgendwie auch so eine geballte Unsicherheit da war. Lustigerweise war irgendwie auch einer der Punkte in dieser Präsentation die Tatsache, dass wir selber inzwischen so groß sind, dass wir keine Kontrolle mehr über das haben, was das, was wir tun, tatsächlich da draußen auslöst. Und dasselbe gilt halt auch nach innen. Das heißt, du sagst irgendwas und am Ende des Tages entscheidet halt der Empfänger der Information, in welchen Hals oder in welchen Topf er diese Information kriegt. Und natürlich hatten wir zum Beispiel auch irgendwie intern diese Diskussion, oh, Neustart, und dann denken die ganzen Nerds wieder, und wir wollten doch eigentlich mal irgendwie ein neues Betriebssystem installieren und so weiter und so weiter. Wir hatten aber irgendwie keinen Begriff, der irgendwie die Sache mit dem neuen Betriebssystem irgendwie knackig in ein Wort zusammenfasst. Insofern ist halt klar, dass jeder erstmal sein eigenes Bild hat und dass jetzt mit der Diskussion, die jetzt losgeht, irgendwie geguckt werden muss, irgendwie, okay, auf welches gemeinsame Bild können wir uns denn einigen? Dazu nochmal so einen inhaltlichen Gedanken, also unabhängig von diesem ganzen internen Neustart, war halt für mich, als ich den Piraten beigetreten bin, unglaublich wichtig, dass ich gemerkt habe, okay, hier wird halt immer, also jedes inhaltliche Problem grundsätzlich angefasst. Wir haben halt irgendwie über Sozialpolitik geredet und so weiter und so weiter und irgendwann festgestellt, es macht halt keinen Sinn, 2 Euro mehr Hartz IV oder 3 Euro weniger Hartz IV oder Kindergeld 3 Euro mehr oder weniger. Wir brauchen halt komplett neues Sozialsystem und sind dann halt logisch irgendwann beim BGE gelandet. Letztendlich ähnlich mit dem ÖPNV. Mehr Busse, weniger Busse, gelbe Busse, rote Busse, grüne Busse ist komplett Wurst. Das System funktioniert nicht. Wir müssen das halt irgendwie neu aufsetzen. In Teilen ist es rübergekommen, und also das war zumindest unsere Intention, und wir müssen halt jetzt gucken, wie wir da vielleicht wieder zurückkommen, und wenn am Ende der Diskussion darüber was völlig anderes bei rauskommt, müssen wir wahrscheinlich auch damit leben, weil man kann es halt nicht mehr steuern. Ich ganz kurz wollte ich noch was ergänzen, weil eben war noch ganz kurz die Frage, glaubt ihr, dass ihr in der Kommunikation einen kleinen Fehler gemacht habt? Ich habe die letzten Tage drüber nachgedacht. Uns ist diese Innensichtweise der Kampagne irgendwann nebenbei mal aufgefallen und hat eigentlich gar nicht die große Rolle gespielt. Ich habe mir bei der Präsentation im Nachhinein gedacht, wenn wir diese Innensicht einfach weggelassen hätten und die Piraten hätten das genauso wie wir irgendwann für sich selber entdecken können, dass das vielleicht hin und wieder auch nach innen passt, hätte es vielleicht besser funktioniert. Und der Schwerpunkt jetzt in der Kritik bezieht sich ja ganz zum großen Teil auf die Innensicht so. Und das war für uns halt eigentlich eher nur so ein Goodie. Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist eigentlich auch der wesentliche Punkt. Wann ist der Zeitpunkt, um so etwas zu droppen oder mit so einer Idee zu kommen? Ich denke, wenn ihr den Neustart von einem Jahr zu einer Zeit, wo irgendwie alles in Hochstimmung war, in Jubelstimmung mal abgefeiert wurde und eigentlich gar nicht so sehr mehr drüber nachgedacht hat, ob es Verbesserungsbedarf in Strukturen und Ähnlichem gibt, da hätte jeder dieses Neustart natürlich nur bezogen auf eins, auf die Außenwelt. Also sprich Neustart, Bildung, Neustart, Verkehrspolitik, Neustart, Sozialpolitik, Neustart, Familienpolitik etc. Aber gerade in so einer Krisensituation wie momentan, die wird ja jetzt doch, weil sich es eben hinzieht und hinzieht und jeder auch merkt, dass er selber eigentlich relativ wenig tun kann. Natürlich versucht jeder, das Klima ein bisschen zu verbessern. Jeder achtet drauf, dass er sich nicht so schnell gehen lässt in Social Networks etc. Aber im Großen und Ganzen fühlen sich viele Menschen sehr hilflos. Und ich glaube, das ist auch das, was die Katja jetzt meinte, wo so diese Situation im Publikum war, dass jeder das Gefühl hatte, die eigentlich würden sie am liebsten jetzt alle zusammen hochspringen und die Arme hochreißen und sagen, ja, jetzt geht's nach vorne. Aber keiner hat sich so recht getraut. Und genau in diesem Moment hattet ihr dieses Thema gedroppt, wo es vor allem eben auch nach innen wirkt. Und ich war ja einer von denen, der dann gesagt hat, ja, ich finde richtig großartig, wir können das ja im Wahlkampf nehmen, das bezieht sich ja gerade auf Bildung. Da brauchen wir Bildung, brauchen wir dringend einen Neustart im System und wir brauchen den in all den anderen Bereichen wie Sozialpolitik etc. Aber wesentlich ist der Punkt, dass wir eben auch diesen Neustart nach innen brauchen. Die Problematik an der Sache ist, dass aber eigentlich niemand so richtig genau weiß, wo man den ansetzt, weil so schön dieser Vergleich mit dem Betriebssystem ist, bei meinem Rechner weiß ich, wo ich den Knopf drücken muss, aber innerhalb der Partei ist es eine sehr, sehr komplexe Sache, weil eine Partei, gerade in der Größenordnung und so basisdemokratisch, die ist ja ein Lebewesen, was nicht top-down quasi vom Kopf nach unten funktioniert in die Beine, sondern wo wirklich jede Zelle für sich selbst kommuniziert. Und das ist ja auch das Wunderbare. Aber deswegen ist dann gerade da dieser Neustart so schwer. Und die Verantwortung, die jetzt bei allen liegt, um das jetzt hier abzuschließen, die Verantwortung ist, dass mit diesem Begriff Neustart, in den so viele Menschen eine große Hoffnung setzen, dass wir es auch schaffen, den jetzt irgendwie zu füllen. So, jetzt gibt's auch eine Wortmeldung von Nick Haflinger. Kannst du bitte ans Saalmikrofon kommen und deine Frage stellen? Und hallo Bernd. Hi. So, Nick Haflinger. Okay, dann stell bitte deine Frage. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich wollte eigentlich keine Frage stellen. Ich wollte was loswerden. Das ist genauso in Ordnung. Also ich bin mit dem Begriff Neustart sehr unglücklich, weil er wieder mal das offen lässt, was uns Piraten eigentlich ansteht, nämlich sowas wie eine politische Richtungsbestimmung. Auch im Faschismus kann man neu starten. Ich halte das für inhaltsleer und konfliktvermeidend und bin damit nicht ganz einverstanden. Im Moment bin ich, wie viele wahrscheinlich hier auch in dem Raum, ziemlich angepisst wegen der neuesten Vorkommnisse im Bundesvorstand. Das ist eher ein Kindergarten. Auf der anderen Seite haben wir in der Fraktion in Düsseldorf harte Arbeit zu leisten. Das macht uns nicht leichter, wenn der Vorstand rumalbert. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, wir haben einige Fehler gemacht in der letzten Zeit. Inhaltliche Fehler, programmatische Fehler. Uns fehlt sowas wie die gemeinsame Überschrift über die Programmpunkte, die wir haben. Wenn man sich mal anguckt, und das steckt auch in dem, was Katja gerade gesagt hat, was Fred gerade gesagt hat, und was ich, Bruno, von dir schon gehört habe, live, steckt das mit drin, dass wir, wenn wir unsere Programmpunkte mal subsumieren und mal gucken, was dann davon übrig bleibt, dann geht es beim Urheberrecht eigentlich um Marktzugänge für alle, vor allen Dingen um die Kreativen. Das ist das, was dahinter liegt. Es geht beim BGE natürlich um eine komplett neue Sozialpolitik. Insofern ist Neustart vielleicht gerechtfertigt. Es geht beim ÖPNV, den viele Landesverbände als Programmpunkt verabschiedet haben. Die Berliner haben es damals von uns übernommen. Wir haben es in NRW jetzt wiedergebracht, also ticketloser ÖPNV, um im Prinzip eine Erweiterung der Menschenrechte auf den Bereich der Mobilität, weil Mobilität eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe ist. Wenn man das alles subsumiert und wenn man dann immer noch in wirtschaftspolitischen Programmpunkten diesen fucking old Industriegesellschaft-Begriff von der sozialen Marktwirtschaft findet, den einige vertreten, wirkliche soziale Marktwirtschaft. Und dann gibt's einige, die sagen, die Partei sei die sozialliberale Partei des 21. Jahrhunderts. Ey Leute, wir wollen die Partei der Informations- und Wissensgesellschaft sein und operieren hier mit politischen Kampfbegriffen, die alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, schon haben. Das ist nichts Neues. Wir versuchen nur das Wirkliche dieser Begriffe umzusetzen. Das ist zu arm. Ich finde, wir müssen an der Stelle neue Begriffe entwickeln. Und wenn man sich Bücher anschaut in der letzten Zeit, die über die Piraten erschienen sind, da gibt es vor allen Dingen eins von Christoph Bieber. Dort ist ein Unterkapitel von Silke Helfrich drin. Die hat noch ein eigenes Ding zum Thema Commons gemacht, finanziert von der Hans-Böckler-Stiftung. Dann gibt's bei den Grünen, das können die programmatisch nicht umsetzen, da müssen wir nicht drüber diskutieren, wir wollen uns nicht den Kopf der Grünen zerbrechen, das ist auch klar. Aber auch bei den Sozialdemokraten in der Backline wird über solche Sachen schon nachgedacht. Und die überholen uns dort im sozialen und im wirtschaftspolitischen Bereich, was die Innovationskraft angeht. Von daher, Leute, lasst es mit den Begriffen der Industriegesellschaft. Wir wollen in die Informations- und Wissensgesellschaft. Wir müssen für Wirtschaftspolitik eine neue Überschrift finden. Das ist momentan meine Hauptsorge, abgesehen von dem Personalscheiß, vor dem Bundestagswahlkampf. Wir können nicht uns als sozialliberal oder als soziale Marktwirtschaft 2.0 verkaufen, denn soziale Marktwirtschaft ist etwas, das haben alle 5 im Bundestag vertretenen Parteien im Programm, sogar die Linken. Wenn man mal aufmerksam in den Blog von Sarah Wagenknecht schaut, und das soll jetzt auch mein letzter Satz sein, dann liest man dort so Dinge wie nicht Karl Marx, sondern Ludwig Erhard zu Ende denken. Man höre und staune. Und Ludwig Erhard, der alte Ludwig, Ruhe in Frieden, war sicher super und gut für die Industriegesellschaft, aber wir sind eine Informations- und Wissensgesellschaft. Und ich denke, in puncto Gemeinwohlorientierung wäre vielleicht ein Wort, ich bin damit auch noch nicht so ganz glücklich, aber lasst uns doch auch mal nach positiven Beispielen Ausschau halten. Da gibt's Island und da gibt's Porto Alegre in Brasilien, was wir uns mal genau angucken sollten, was die dort in puncto Basisdemokratie machen und in Island speziell in puncto von Vergesellschaftung aller natürlichen Ressourcen. Und jetzt halte ich erstmal die Klappe. Vollkommen d'accord, Nick, was du sagst, finde ich großartig. Ich bin darüber auch sehr froh. Das war einer der Punkte beim Strategiecamp in Leipzig, wo ich sehr schockiert war, als wieder im ersten Vortrag die Karte gezogen wurde. Ja, wir sind die sozialliberale Kraft. Für uns spielt Freiheit die wesentliche Rolle. Wo ich mir dachte, auf welcher Veranstaltung bin ich da gelandet? Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Werbung für meinen eigenen Landesverband machen, der ja eigentlich sonst immer dieses Image hat, besonders wertekonservativ zu sein. Du hast gerade Silke Helfrich und die Commons-Geschichten angesprochen, die den Grünen viel zu weit gehen, wo wir aber sagen, ja, das ist genau dieser, wir als Partei, wir vollziehen diesen Wandel und das ist unsere Aufgabe von der Industriegesellschaft hin in die Wissensgesellschaft. Und da die neuen Rahmenbedingungen zu setzen, für den Einzelnen, die Möglichkeiten fürs Individuum auszuloten, bedeutet, dass wir weit hinausgehen über das, was klassische Netzpolitiker bei anderen Parteien tun, nämlich begreifen, dass dieser Wandel in sämtliche Politikfelder geht. Und bei diesem Commons-Bereich, gerade wir in Bayern hatten jetzt in unserem Landtagswahlprogramm ein Papier verabschiedet, Commons und regionale Kreisläufe und Allgemeingüter, die nämlich genau auf all diese Bereiche eingehen, wo wir eben diese Ideen, die die Silke Helfrich eingebracht haben, eben jetzt auch verabschiedet haben. Und ich denke, das ist so ein, ich will jetzt nicht dafür werben, dass wir jetzt im Bund alle das bayerische Programm übernehmen müssen. Nein, aber vollkommen d'accord, was du gesagt hast, Nick, wir müssen uns begreifen, dass wir uns lösen müssen von diesen Begriffen wie sozialliberal oder ähnliches. Wir sind die neue Partei mit dem großen Auftrag, diesen Wandel hinzubekommen. Und dieser Wandel ist sozial zutiefst, aber er arbeitet nicht mit diesen klassischen ideologischen Kampfbegriffen von früher. Ja, danke. Wenn ich kurz antworten darf, ich freue mich über die Unterstützung und das mit den Bayern. Bruno, Hut ab, hätte ich euch nicht zugetraut. Ich gucke mir jetzt euer Programm nochmal an. Ja, hier ist der Alf, der Sieg Style, der auch das Programm in Leipzig mit vorgestellt hat. Würde da gerne auch nochmal 2 Sätze zu verlieren, weil der Aspekt von Neustart, was jetzt hier nochmal gesagt wurde, ist natürlich auch, dass es ein sehr allgemeinverständlicher Begriff ist. Also er ist eigentlich im Endeffekt für alle möglichen Politikfelder, die wir beackern wollen. Das wurde hier auch schon mal gesagt, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik etc. pp. Einsetzbar. Er ist vor allen Dingen auch für jeden draußen, jeden Menschen, jeden potenziellen Wähler einfach und verständlich. Und Parteienwerbung muss natürlich auch so sloganisiert werden, dass die Leute das draußen verstehen und wissen, warum sie uns wählen sollen. Ja, und wir haben das halt einfach im Endeffekt in Leipzig vorgestellt, einfach auch um Anstoß zu geben. Und ich finde das sehr schön, dass es jetzt hier auch zum Beispiel zu einer Diskussion geht, wir das nochmal weiter vorstellen können und da wenigstens einen Anschluss machen können, weil wir kommen jetzt in eine Phase, dass wir langsam mal zu konkreten Ergebnissen kommen müssen. Ja, also so viel Zeit bis zur Wahl ist jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dieser Anschluss, den wir gemacht haben, das sollte ein Stein sein, der jetzt weiter ins Rollen kommt. Ich hoffe, ich keiner mehr zu ja, ich hoffe, ich habe nicht alle vertrieben. Ja. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich wollte einfach da auch nochmal klar einen Punkt machen, auch bei dieser ganzen Diskussion, dass wir uns einfach auch zeitmäßig, also es ist jetzt noch ein gutes halbes Jahr im Endeffekt bis zu dieser Wahl hin, dass wir im Endeffekt langsam auch zu Ergebnissen kommen müssen. Und dieses Neustart, dieses Modell oder dieses Konzept, was wir da vorgestellt haben, war im Endeffekt jetzt einfach ein Versuch, etwas ins Rollen zu bringen, weil ich komme jetzt nochmal auf das Strategietreffen in Leipzig zurück, da hatte ich auch etwas zu geschrieben. Das war ja in vielen Dingen sehr unkonkret. Ja, es gab im Endeffekt zwei Vorträge, wo konkret Sachen oder Forderungen aufgestellt worden sind. Das war einmal von Bernd die 6,5%, dass die als Wahlziel ausgegeben werden. Und im Endeffekt ein konkretes Konzept oder Vorschlag, wohin die Reise bei der Wahlkampfstrategie gehen kann, das war eben Neustart. Ja. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Wortmeldung und zwar von Bernd. Und inzwischen sind so viele Sachen gesagt worden, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen müsste, da einzusteigen. Also so wie es Fred dargestellt hat, der Gedanke letztes Jahr und so weiter, ist es vollkommen nachvollziehbar, wie das gedacht ist oder gewesen ist und so weiter. Wenn ich mir aber dann im Nachgang Bruno dazu angehört habe mit der Wirkung nach innen und den ganzen Sachen, dann kann ich eigentlich im Moment in der Situation, in der die Partei jetzt seit Monaten steckt, mit der es wahrscheinlich auch noch Monate zu kämpfen hat, bis sie sich davon wieder losgeeist hat. Es gibt ja die berühmten 6 Monate, bis die Öffentlichkeit irgendwie ein bisschen ja manche Dinge vergisst, kann ich mir eigentlich den Begriff überhaupt nicht mehr vorstellen, weil da wirkt nach innen und nach außen wirkt er natürlich als Neustart der Partei, als Wiederholung, als weitere Selbstbeschäftigung und so weiter und in keinster Weise so nett nach außen. Wobei das, was Joachim gesagt hat mit der Wirkung in die Zukunft, eigentlich die Hauptaufgabe von uns wäre, dass wir eigentlich dieses System verändern wollen und nicht das bestehende System neu starten wollen oder den Vorgang neu starten wollen, was ja eigentlich landläufig mit dem Begriff Neustart verbunden wird. Also ich verstehe die Intention von vor einem Dreivierteljahr von Fred und den Leuten sehr, sehr gut. Da kann man auch ein schönes Motto außenrum stricken in vielen einzelnen Politikfeldern. Ich denke allerdings, dass wir jetzt momentan in die Richtung keinesfalls gehen dürften und ganz massiv eigentlich mehr in die Richtung, hey Bürger, ihr wollt ja was verändern, ihr wollt mitmachen bei den Veränderungen und in die Richtung gehen müssen, dass wir wirklich gerade auch in der Situation, dass wir die beiden starken Blöcke haben, dass es relative Verunsicherung in vielen Bereichen der Bürger gibt, bezüglich zum Beispiel EU-Sachen, Finanzsachen und so weiter, die sich ja nach gewisser Stabilität auch sehnen, dass die da eigentlich eine visionäre Zielvorstellung viel lieber sehen und viel besser funktioniert, auch dann für uns nach innen und einen konkreten Weg eigentlich sehen wollen. Zumindest die ersten 1-2 Schritte, die man konkret unternehmen würde, um diesem Ziel näher zu kommen. Ja, zu dem Rest sage ich später bestimmt nochmal was erst einmal dazu, so viel. Okay, danke Bernd. Will denn jemand aus dem Podium darauf antworten? Ja. Wir können uns auch noch die nächsten 2 Jahre darüber unterhalten, was wir alles nicht können und was wir alles nicht wollen und was alles doof ist. Komme aber nicht mit vorwärts. Also jeder Vorschlag ist total herzlich willkommen, solange nicht irgendwie mit einem Nein oder mit einem Ach nicht oder mit einem Ach doch nicht, also so für mich als Person. Jeder Vorschlag ist mir herzlich willkommen, solange es nicht irgendwie das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, lautet. Das andere ist, auf der einen Seite sagte Bernd gerade, wir wollen dem Bürger sagen, mach doch mit, beteilige dich doch. Der sieht aber den ganzen Tag, was passiert, wenn man sich beteiligt, dass man sich nämlich nicht einig wird und sich gegenseitig die Köpfe einkloppt. Auf der anderen Seite wollen wir dem Bürger gerne eine Vision verkaufen. Also entweder soll er sich beteiligen oder wir verkaufen ihm eine Vision. Also ich bin langsam so ein bisschen ratlos und ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, irgendwann müssen wir mal anfangen. Wir haben halt irgendwie so einen Punkt gesetzt und wenn wir den schön ausbauen und wenn wir irgendwie uns auf was einigen können, wäre das super. Wir müssen aber uns irgendwann mal auf was einigen. Und auf was einigen, was ein Ja beinhaltet und nicht nur verschiedene Neins. Also um das nochmal kurz ein bisschen zu ergänzen, für uns war es tatsächlich halt irgendwie wichtig, etwas zu finden, was halt in eine positive Richtung geht. Und weil das eben halt irgendwie ein bisschen halt so kam, dass wir eigentlich irgendwie so eine Vorform von Revolution irgendwie verkaufen wollen und jetzt reicht's gerade mal nur so für einen Neustart, das halte ich eigentlich nicht für berechtigt, die Kritik daran. Also weil man kann das schaffen mit so einem Begriff irgendwie, weiß nicht, wir hatten vorhin, jetzt reden wir wieder von irgendwie einer neuen sozialen Marktwirtschaft und nein, der Neustart, den wir machen wollen, ist Wirtschaftspolitik denken ohne das Paradigma der Vollbeschäftigung, an die irgendwie nur, also zumindest viele Piraten, die ich kenne, halt irgendwie nicht mehr glauben so. Das heißt also Neustart Wirtschaftspolitik. Und dann muss man natürlich dann auch inhaltlich Dinge ergänzen. Da muss man natürlich daran irgendwie die Position schärfen und sagen, worin sehen wir den Neustart? Ich habe das vor kurz nach Leipzig auch über den Twitter-Account von Neustart rausgehauen, irgendwie so, Neustart heißt natürlich auch Reflexion, so, also das heißt natürlich irgendwie, das macht keinen Sinn, einfach nur Neustart zu kommunizieren, ohne da irgendwie eine reflektierte Sicht auf die Dinge anzuschließen und zu sagen, an welchen Stellen will man halt auch ein paar Parameter schrauben. Und ich glaube, dass gerade in der Kommunikation nach außen liegt es an uns, diese inhaltliche Schärfe halt irgendwie zu formulieren. Und natürlich kann ich nicht davon ausgehen, oh, ich werfe jetzt mal so einen Begriff in die Runde und ohne das halt irgendwie genauer auszuarbeiten oder ohne das mit Themen zu verknüpfen, ohne das mit konkreten Forderungen zu verknüpfen. Und jeder versteht es und sitzt zu Hause vor seinem Twitter und denkt sich so, oh, wow, Neustart ist ja egal, da passt ja irgendwie alles so. Das ist ja gerade das, was, und das habe ich auch in Leipzig halt irgendwie gesagt, wir müssen uns einmal grundlegend darauf einigen, so, in welche Richtung wollen wir kommunizieren, so, müssen uns da irgendwie darauf einigen, in welche Richtung wollen wir die Dinge halt für den Bürger und so weiter beschreiben. Und dann müssen wir anfangen, mit diesem, in Anführungszeichen, Leitbild entsprechende Kommunikationsmedien zu entwickeln, Plakate zu entwickeln, Webseiten zu entwickeln, Radiosendungen zu entwickeln, whatever, wo wir das halt drin erläutern, wo wir erklären, was wir darunter meinen und so weiter. Und wenn diese Erläuterung gut mit diesem einen Begriff zusammen sind, dann kriegt man den Effekt hin, dass die Leute vielleicht dann in 3-4 Monaten irgendwie an uns denken, wenn sie ihr Kreuzchen machen, so. Und das ist halt, ich meine, den größten Fuck-up dieses Leipzig-Wochenendes meiner Ansicht nach gab's noch, das habe ich auch zum Schluss irgendwie des Wochenendes gesagt, dass wir irgendwie 2 Tage, bevor es das erste große Strategietreffen der Piraten gibt, wir irgendwie einen Gestaltungswettbewerb zu Ende bringen, wo halt irgendwie das, wie es aussehen soll, halt schon entschieden werden soll. Das geht auf so vielen Ebenen für mich halt irgendwie gar nicht, weil nämlich eben genau, wenn ich sage, ich habe ein Leitbild, dann muss halt diese Umsetzung das halt irgendwie auch ausdrücken und dafür brauche ich inhaltliche Aussagen, dafür brauche ich irgendwie genau die Claims, die ich halt irgendwie kommunizieren will und so weiter. Und wir zäumen das halt irgendwie gerade von hinten auf so. Okay, Fred, da will ich gleich mal dazu kurz was sagen. Wenn es geht, Ali, Und zwar, du hast wieder hundertprozentig recht, dass wir das Pferd von hinten aufsäumen, dass man genau andersrum anfangen hätte müssen. Und aber zur Katja, ich bin erstaunt, dieses Mitmachen in der Bevölkerung, das ist momentan ganz, ganz stark verwurzelt. Da gab es neulich auch eine Studie dazu. Das ist auch gerade in der etwas älteren Generation inzwischen wirklich in. Und das hat alles mit viel, viel mehr zu tun als der Piratenpartei. Also wer es Mitmachen auf die Piratenpartei reduziert, der bewegt sich wieder genau in dieser Filterbubble, die uns selber betrifft und die Außensicht eigentlich völlig vernachlässigt. So, Entschuldigung, Bernd, ganz kurz, also meiner Ansicht nach, wer die Piraten heutzutage noch als Mitmachpartei bezeichnet, hat auch ganz viel nicht mitgekriegt. Also ich glaube, es gibt kaum eine Partei, bei der es momentan so kompliziert ist, so viel Zeitaufwand und Ähnliches erfordert, um irgendwas halt irgendwie geregelt zu kriegen. Und als wir irgendwie noch 2011 Wahlkampf gemacht haben, gesagt haben, hier sind die coolen Kinder mit dem Internet und bei uns geht es halt irgendwie alles super schnell. Und wie beschissen und frustrierend das gerade bei uns läuft, wenn man irgendwie sein Thema irgendwo auch nur diskutieren will, so. Also das mit der Mitmachpartei und der Piratenverbindung, da gebe ich dir total recht. Ich glaube, das ist der Hauptglaubwürdigkeitsverlust, den wir im letzten Jahr durchgemacht haben. Okay, so, kurze Information von mir. Joachim Jürdens, du wirst nur drangenommen, wenn du dich vorher bitte im Pad eingetragen hast. Ansonsten verlasse bitte das Saalmikrofon. Dann kommt die nächste Frage von Extra Tobi. Und Harry, du kannst auch schon mal nach oben kommen. Namen zusammen. Ich habe auch nur zwei Dinge loszuwerden. Zuerst mal habe ich Neustart gehört und war total skeptisch. Skeptisch deshalb, weil ich aus Piratensicht dieses Wort Neustart sehe. Neustart ist so ein Versuch, alles zu reparieren, auch wenn man gar nicht weiß, warum. Und derartige Assoziationen hatte ich damit. Und irgendwie hat mich jetzt das schon so ein bisschen umgestimmt, denn das Ganze mal eben nicht aus Piratensicht zu sehen, die Stichworte Neustart, Neubufo, alles das, was wir so an Negativen haben, lässt mich diesen Begriff Neustart, den man tatsächlich mit vielen anderen neuen Dingen verknüpfen kann, nochmal unter einem ganz anderen Licht betrachten. Und jetzt kommt der zweite entscheidende Punkt. Bei allem Gekrittel an irgendeiner Idee gilt eigentlich die Regel, nur die bessere Idee schlägt die gute. Und wenn wir nach der Regel in der Piratenpartei verfahren würden, würde es wahrscheinlich bei ganz vielen Diskussionen und Kritiken ganz still werden, denn ich habe auch keine bessere Idee als Neustart. Danke. Finde ich echt super, dass das mal einer sagt. Das tut einem auch ganz gut, weil ich meine, wir sind mit dem Vorschlag irgendwie rausgegangen. Man exponiert sich natürlich auch mit dieser Idee und stellt sich, muss sich dann auch Kritik stellen. Das gehört ja auch vollkommen dazu. Und es gibt leider Gottes ja, melden sich immer mehr Leute zu Wort, die Einwände haben, die natürlich dann aber auch gerne eine bessere Idee bringen können, was nicht geschieht. Und da finde ich es dann schon mal ganz gut, wenn dann sich auch mal jemand zu Wort meldet, nicht um einen zu sagen, wie falsch man da jetzt wieder gedacht hat, sondern einem auch mal ein bisschen Lob gibt. Das tut auf jeden Fall gut. Und das, wenn mehr so wäre, da komme ich noch mal auf das zurück, was Fred gesagt hat, würden wahrscheinlich auch wieder mehr Leute Lust und Bock haben, mehr mitzumachen. Was ich auch in diesem Fall einfach nochmal sagen wollte, ich gehe jetzt nochmal auf diese Strategiecamp in Leipzig ein. Ich hätte mir auch echt viel mehr gewünscht, dass vielleicht auch noch andere Arbeitsgruppen da gewesen wären, die einfach mit ihrer Idee vorgestellt hätten und gesagt hätten, das ist unsere konkrete Idee, so wollen wir es machen. Und zwar, was darüber hinausgeht als ein paar wolkige Sätze, die jetzt für mich aber keine Kampagnenidee oder auch keine Strategie sind, mit der man in den Bundestagswahl gehen kann. Und dann, glaube ich, auch wäre das Strategiecamp in Leipzig für alle nochmal eine Nummer befruchtender gewesen und man könnte vielleicht noch mehrere Diskussionen über andere Ideen machen. Siegstyle, eine Anekdote von mir. Kann es einfach sein, dass dieses Wort Neustart für alle stehen kann und somit jeder, der eigentlich die Idee dahinter gar nicht gelesen hat, auch selber hineininterpretieren kann, was er eigentlich will? Und es deswegen eventuell zu Problemen kommt, weil einfach das zu allgemein gehalten ist. Aber eigentlich ist es ja gar nicht schlecht, wenn ein Begriff, gerade wenn wir eine Bundestagswahl haben, sehr offen und allgemein und auch allgemein verständlich ist für alle Menschen, weil wir wollen ja im Endeffekt auch über alle Bevölkerungsschichten, Altersgruppen, Bildungsstände hinweg Menschen begeistern für das, für was wir stehen, die Innovationskraft auch der Ideen, die in dieser Partei und den Menschen, die in dieser Partei sind, stecken. Und ich glaube, das ist eher sogar eine Kraft, als wenn wir im Endeffekt einen Begriff wählen oder auch eine Strategie wählen, die von vornherein erstmal Leute ausgrenzt oder weil sie sich da nicht drin wiederfinden, weil sie vielleicht auch gar kein Bild haben, was die Piratenpartei ihnen eigentlich damit sagen will. Okay, so, dann haben wir als nächsten Fragesteller bzw. Wortmeldung am Saalmikrofon den Harry. Ja, schönen guten Abend miteinander. Ich habe ein gewisses Problem mit visionärer Politik, und zwar das im Hinblick auf Wahlkampfstrategien. Der Bürger möchte in Masse Sicherheit haben, eine gewisse Stabilität haben, und Stabilität und Sicherheit und visionäre Politik auf der anderen Seite beißt sich manchmal so ein bisschen. Zumindest wird das als Gegensatz empfunden. Auf der anderen Seite haben wir haben wir bestimmte Themen überhaupt so nicht genügend rübergebracht. Ja, wir brauchen eigentlich keinen Neustart, sondern was wir brauchen, ist, dass wir unsere Themen wie Transparenz zum Beispiel und, ja, es ist eben das Gegenteil gesagt worden, Teilhabe oder ich sag mal, dass jeder Bürger eben sich beteiligen kann, im Parteileben, im öffentlichen Leben, wie auch immer, dass wir dieses einfach nicht genügend transportiert haben. Es gäbe so viel zu beackern, allein beim Thema Transparenz. Ja, transparente Gesetzgebung, der legislative Fußabdruck, was auch immer, dass wir damit schon alle Hände voll genug zu tun hätten. Und erst wenn wir, ich sag mal, so weit sind, dass der Bürger bereit ist, hier mitzumachen, im Parteileben zum Beispiel, ja, Fragen stellt, die an die Petitionen an die oder sich an die Fraktionen richtet, was auch immer, dann kommt das mit den Visionen von ganz alleine. Denn wenn man sich beteiligt, dann kommen die Ideen, dann wird darüber gesprochen. Aber wenn wir von vornherein hergehen und den Bürgern hier Visionen aufs Auge drücken, dann werden wir im Wahlkampf meines Erachtens scheitern. Ich bin der Meinung, als letzter Satz, ich bin der Meinung daher, dass wir diese alten Themen wie Transparenz weiter vortragen sollten, weil die noch gar nicht genügend rangekommen sind. Und das wäre auch ein Thema, was wir auch vor allen Dingen in absehbarer Zukunft überhaupt realisieren können und wo wir Erfolge vorweisen können. Und deswegen würde ich dafür plädieren, diese Themen wie Transparenz in den Wahlkampf zu tragen. Danke. Danke, Harry. Fred, willst du antworten? Ja, also das... ich habe auch seit den Jahren, die ich jetzt bei den Piraten bin, natürlich irgendwie Visionen, was ich irgendwie damit verknüpfe und halte ziemlich viel von dem, was wir uns irgendwie so ausgedacht und zusammengeschrieben haben, für ziemlich weitgehend und tiefgreifend. Aber ich teile auch irgendwie die Einschätzung, die eben gesagt worden ist, dass vielleicht ein Großteil der Deutschen irgendwie gar nicht, ja, halt irgendwie so ein bisschen Angst davor kriegt, wenn das irgendwie zu tiefgreifend ist. Und deshalb fand ich ja auch gerade den Begriff, den wir genommen haben, irgendwie so passend, weil er sagt eben nicht, oh, Revolution und alles wird anders und das wird irgendwann mal passieren, wenn die kritische Masse überschritten ist und so weiter, sondern es war halt irgendwie für mich so dicht dran und macht nicht so viel Angst so und hat aber trotzdem halt so diesen Begriff, also so ein bisschen eine Erneuerung mit drin. Also ich fand eben genau so einen Basic-Begriff zu nehmen ganz geschickt irgendwie in dem Zusammenhang. Es mag, weiß nicht, ich habe auch viele kluge Sachen irgendwie in den letzten Tagen gelesen, wo ich einsehe so, ja, da gibt's Bilder, die passen nicht so ganz auf das, was wir wollen so. Aber das habe ich ja eben schon erklärt, das kriegt man, glaube ich, mit einer ausgefeilten Kommunikation ganz gut hin. Eine Sache wollte ich gerade noch sagen, die habe ich jetzt aber wieder vergessen. Vielleicht fällt mir die gleich nochmal ein. Okay, TSMP, kannst du bitte das Podium verlassen und wenn du eine Wortmeldung hast, bitte einmal einfach nur im Pad eintragen. Was ich ganz gern dazu sagen würde, es betrifft mich auch ein Stückchen weit in dem, was ich jetzt an Auftrag habe, weil ich ein Kandidat bin auf der Liste in Bayern für die Bundestagswahl. Und ja, Harry, du hast recht, das Thema Transparenz, bin ich auch voll deiner Meinung, ist nach wie vor ein Thema, was man nach vorne tragen muss, wobei man es nicht immer mit diesem penetranten Unterton Transparenz tun sollte, sondern eher mit der Begrifflichkeit Nachvollziehbarkeit, weil wir haben alle schon gelernt, dass Transparenz, dass es da verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Ja, dafür sind wir wichtig und ich würde gerne das Ganze auf drei Punkte aufziehen. Punkt 1. Die Bürger wollen das, dass Dinge in Parlamenten nachvollziehbarer werden. Und ich meine, Menschen wie der Nick, die sitzen jetzt in den Parlamenten und helfen genau daran wesentlich. Die Bürger wollen auch, dass sie endlich selbst quasi basisdemokratisch mitarbeiten können und dann auch mit ihren Parlamentariern wirklich direkten Kontakt haben können, egal über welches System auch immer, ob das ein Liquid ist oder was auch immer. Da kann bestimmt der Nick auch aus seiner parlamentarischen Arbeit noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber, und jetzt kommt es zum Programmatischen. Die Stärke von uns ist ja gerade, diese Programmatiken, die wir haben und die wir entwickelt haben, die vor allem in diesem Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft drinsteckt, die wir jetzt ursprünglich nur als Kernthemen hatten, jetzt aber anfangen, in alle Bereiche überzugehen und dann plötzlich Begriffe bringen wie, wir wollen gesellschaftliche Teilhabe aller und ein faires Miteinander. Wir wollen qualitativen Wachstum und Fortschritt im Dienste des Menschen. Wir wollen ein Menschenbild für Solidarität, Freiheit und Entfaltung und wir wollen Gemeingüter, Bildung, Wissen und Kultur. Da sehen wir, dass sich diese Kernthemen, die irgendwann mal angefangen haben bei den Piraten, schon längst ja emanzipiert haben. Und das ist unsere Stärke. Und wenn wir jetzt anfangen, nur weil Wahlkampf ist und weil wir Angst haben, dass wir zu revolutionär wirken könnten, diese großartige, so wichtige Message, die auch im Sharing is Caring drinsteckt, die nicht zu verbreiten, nämlich zu sagen, der systemische Wechsel ist da, die Wissensgesellschaft ist da, wir brauchen dafür neue Antworten. Wenn wir da sagen, aus Angst, dass die Wähler vielleicht ein bisschen träge sind und uns nicht folgen wollen und dann nur einen auf FDP 2.0 machen, dann ist es wirklich sehr traurig und dann bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es dann zum Beispiel als vielleicht zukünftiger Bundestagsabgeordneter überhaupt verdient habe, in diesen Bundestag einzuziehen. Okay, vielen Dank. Ein kleiner Hinweis, die Wortmeldungsliste im Pad ist kein Chat, dafür ist auch bitte der Chat da. So, dann gibt es jetzt noch jemand am Mikrofon und zwar den Joachim Jördens. Darf ich ganz kurz nochmal dazwischen gehen, weil der Bruno mit dem, was er mich gesagt hat, mich da so ein bisschen dran erinnert. Wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel die Fraktionen in Berlin und im Speziellen Martin das halt mit diesem Untersuchungsausschuss halt irgendwie machen und halt sozusagen das bestehende System, was dieses Parlament zur Verfügung stellt, um sowas halt zu untersuchen, irgendwie versuchen neu anzugehen und da halt irgendwie Plattformen ins Netz stellen und eine Form von Nachvollziehbarkeit versuchen zu gewährleisten, die Crowd irgendwie einzubinden, wie offen er halt irgendwie versucht, darüber halt zu kommunizieren. Das habe ich so noch von keinem anderen Ausschussvorsitzenden in meinem Untersuchungsausschuss halt irgendwie mitgekriegt. Und da habe ich halt irgendwie das erste Mal jetzt in der ganzen Piratenzeit halt auch das Gefühl so, cool, ey, wir starten da echt was Neues. Okay, vielen Dank. Joachim. Ja, also auf meinen Namensvetter, der ja direkt untersteht, nochmal einzugehen. Neue Begriffe brauchen wir mit Sicherheit. Stellt sich nur die Frage, welche Begriffe sind das und wie schnell gelingt es uns, diese Begriffe in die Köpfe der Menschen reinzukriegen? Nicht, dass wir Piraten alles verstehen, sondern der Bürger muss uns auch verstehen. Okay, wenn ich übersteuere, dann muss irgendjemand schreien oder mir eine Direct Message schicken. Genau, das war irgendwie einer der Ansätze von diesem Begriff Neustart, weil wir denken halt irgendwie, ich nicht, andere, die Piraten denken halt irgendwie gerne in Betriebssystemen und Rechnern und irgendwie Software und weiß ich nicht was. Ich glaube, ein großer Teil der Bürger denkt halt irgendwie eher an Auto bei Neustart und hat irgendwie tatsächlich irgendwie eine sehr persönliche, eine völlig andere Assoziation. Und interessant ist, was Fred gerade gesagt hat, wir liefern ja in Teilen geil ab, nur honorieren wir das für uns selber nicht und verbreiten es halt irgendwie auch nicht angemessen nach außen. Das heißt, irgendwie eine Sache könnte halt auch sein, mal zu gucken, okay, was können wir denn eigentlich? Wo liefern wir denn geil ab? Was ist denn das, was wir können? Und nicht den ganzen Tag irgendwie uns gucken, was noch alles nicht funktioniert und was wir irgendwie alles nicht auf die Reihe kriegen. Also so weg vom Nein zum Ja, schon wieder. Okay, vielen Dank, Katja. Als nächstes auf der Liste ist Joachim, nee, das war ja schon, TSMP1. Ja, vielen Dank. Anscheinend haben doch einige Leute Angst, wenn ich hier mich eintrage. Na, und als Schwafelmensch da schon beurteilt werde. Aber ich möchte konkret sein. Also ich finde das sehr, sehr gut, dass ihr so einen Begriff wählt, Neustart. Nur möchte ich auch ein bisschen davor warnen, dass man sagt, Neustart nach dem alten System, sozusagen den Rechner fährt man runter, lässt die Probleme oder den Virus dann weiter da drauf. Das kann es ja auch nicht sein. Also ich wünsche euch, dass ihr auch euch für flachere Strukturen einsetzt in der Piratenpartei, weil es kommt immer mehr eine Distanz auf zwischen Bundesvorstand und der Basis. Und es gibt ja eben auch Möglichkeiten, Fred hat das ja eben auch gesagt, schlankere Strukturen auch über eine bessere Programmebene, bessere Einstieg in die Piratenpage und so weiter, das zu bewerkstelligen, dass die Leute schneller auch abstimmen können, ihre Meinung sagen können und so weiter, dass auch das Forum in den Mittelpunkt mehr gestellt wird, aber besser strukturiert, als es jetzt der Fall ist und so. Und natürlich auch irgendwo Inhalte verknüpfen, sodass man sagt, zum Beispiel soziale Marktwirtschaft, das war eigentlich eine gute Idee, nur eben halt unausgereift. Das müsste besser ausgereift werden, sodass wir eine transparente soziale Marktwirtschaft in Zukunft haben werden, wo eben halt die Bürger viel mehr sich daran beteiligen können und wo auch die Fairness also auch größer ist. Also das Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, Teilhabe in den Mittelpunkt zu stellen. Bubernd hat ja gestern gesagt, Freiheit, Transparenz und dann irgendwo Teilhabe. Und ich sehe die Reihe Folge total anders. Ich sage zuerst Teilhabe, was irgendwo auch einen sozialen Charakter auch ausdrückt, dann Transparenz und dann auch Freiheit. Ich habe nichts gegen Freiheit. Ich werde hier als Mini-Kommunist und so weiter bezeichnet. Nö, bin ich nicht. Ich bin ja für die Leistungsgesellschaft, aber die sollte auch gewisse Regeln haben, dass auch die Gerechtigkeit zum Zuge kommt. Also ich wünsche euch alles Gute damit. Ich bin selber in der AG Meinungsfindungstool und versuche da die Partei nach vorne zu bringen, dass sie schlanker wird, sodass der Unterschied zwischen Bufo und den Rest der Welt nicht größer wird. Okay, will denn jemand vom Podium darauf antworten? Sonst nehme ich den nächsten in der Reihe dran. Nur ganz kurz, also wir haben das eben ja schon mehrfach versucht zu sagen, welche Inhalte wir da dran knoten und welche uns davon besonders wichtig sind und so weiter und so fort. Da muss diese Partei irgendwie einen Weg finden, wie sie das halt irgendwie entscheidet. Also die Vorgabe steht jetzt erstmal nicht drin. Oder die würden wir erstmal so gar nicht machen. Wir hatten halt nur das Gefühl so, dass wir mit so einer Begrifflichkeit auf fast jede Schwerpunktsetzung dieser Partei reagieren könnten und die damit halt irgendwie transportieren könnten. So. Okay, vielen Dank. Mr. Pip. Mr. Pip, du bist an der Reihe. Du kannst reden. Er muss sich vielleicht entstummen selber. Das würde helfen. Gut, dann... Er hat sich selber stumm gestellt. Das ist okay. Das Problem. Kira, wenn er... Entschuldigung. Okay, dann Mr. Pip. Okay, hallo, Entschuldigung, ich war mal wieder voll daneben, habe mich selbst stumm geschaltet, Entschuldigung. Genau, also ich wollte nochmal meine persönliche Meinung. Neustart hört sich für mich, ist wirklich assoziiert mit alles neu, also hört sich für mich ein bisschen nach Abschalten und dann erst wieder neu hochfahren, Systemcrash und jetzt mache ich was Neues oder irgendwie so an. Und wird insofern meines Erachtens der Sachlage nicht wirklich gerecht. Weil ich jetzt, oder ich ist ja immer nur persönlich, mir was wünschen würde, was eher auch das so ein Erfolg des Wachstums reflektiert und damit auch thematisiert, dass man mit gewachsenen Strukturen zu tun hat, auch gewachsene Machtstrukturen und unter anderem, wie man damit umgehen will. Insofern fände ich passender, wenn man eine Benennung finden würde, die eher einer Entwicklung Rechnung trägt habe jetzt hier nicht lange überlegt, mir ist jetzt eingefallen Level 02 oder irgendwas, was halt wirklich in Aussicht stellt, da gibt es dann noch Level 03 und 04 und wir spielen gerade auf 02, wie auch immer. Wobei ich auch glaube, dass man, wenn man den Punkt Entwicklung in den Vordergrund schieben würde, es auch am leichtesten hätte, an Themen anzuknüpfen, die man bearbeitet hat und damit die Chance wahrnehmen könnte, auch das zu transportieren, was man bereits erreicht hat. Da sind ja viele Sachen passiert, die durchaus positiv sind. Und ansonsten habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es sich so verhält, wie ich glaube Fred vorhin erwähnt hat, dass man sich dann in Bezug auf die visuelle Kommunikation jetzt auch an Entwürfe macht, ohne wirklich eine inhaltliche Grundlage dafür schon zu haben. Also da, wie gesagt, ich finde halt Neustart da so ein bisschen, erinnert mich auch, das stimmt schon, stehen gebliebenes Auto, neu starten und so weiter und so weiter. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich auch in den Entwürfen da ganz unterschiedliche Positionen spiegeln, in den visuellen, dass sich für mich zum Beispiel bei dem Entwurf von Peter am Ende am ehesten noch so ein Neustart, ja, das ist so eine visuelle Weiterentwicklung des Alten, die aber eher so Personen in den Vordergrund stellt, wobei ich, wo Alfred jetzt da ist, damit dann am ehesten noch so ein Level 2 assoziieren kann. Also so eine Entwicklung, wo jetzt nicht der Einzelmensch im Vordergrund steht, sondern so eine Gesamtheit, was Soziales, ja, wodurch dann auch, sagen wir mal, so ein visionärer Ansatz zu einer ganzen Partei weitergetragen werden kann. Und das fände ich persönlich am spannendsten. Okay, das war jetzt nur so mein Thema. Okay, vielen Dank. Also, diese Level-Nummer finde ich auch irgendwie ganz lustig, aber jetzt. So, wer ist das? Wer war das gerade? Hat das jemand gesehen? Jack ist es eigentlich schon stumm gestellt. Okay, vielen Dank. Diese Level-Nummer so, ich würde das auch wahrscheinlich irgendwie dekodieren können, aber mir ist das irgendwie ein bisschen zu Nerd-Style. Also ich glaube, dass man damit nicht eine Breite kriegt. Würde mich aber, also wie gesagt, würde mich total freuen, wenn man da halt dann nochmal drüber nachdenkt und das halt irgendwie in einer Form ausarbeitet, dass das halt irgendwie schlüssig ist. Über die Plakate mag ich eigentlich gar nicht reden gerade. Also ich glaube, das ist nicht Thema. Weil diese Ausarbeitungen, die da in diesem Gestaltungswettbewerb gelandet sind, die sind zwar durch die Benennung irgendwie in diesen Kontext gerutscht so, aber da muss zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich nochmal irgendwie ganz viel gearbeitet werden. Wir haben viele gute Gestalter und die finden da dann bestimmt auch einen Weg, da was Geiles draus zu machen. Okay, vielen Dank, Fred. Nick, du bist jetzt dran. Ja, je länger ich hier zuhöre, muss ich feststellen, dass nochmal an die Adresse von Siegstyle und euch auf dem Podium, kann ich mich mit dem Begriff Neustart mehr oder weniger anfreunden, auch wenn ich noch nicht so ganz so glücklich damit bin. Der Extra-Tobi hat es auch mal gesagt, Außensicht, jetzt nicht Pirateninnensicht, das ist sicher eine Perspektive, die man mal einnehmen sollte. Aber ich wollte eigentlich auf was eingehen, was ein paar Statements vorher der Harry gesagt hat. Da war von der Sicherheitserwartung der Bürger die Rede und keine Experimente und keine Visionen. Ich möchte an der Stelle nur mal erinnern, dass wir selber Symptom einer gescheiterten Politik sind als Partei. Wir haben in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts erlebt, dass das klassische Staatsmonopol-Kapitalismus-Modell, der Staat regelt alles, voll vor die Wand gefahren ist. Und wir erleben etwa seit 2008 mit schöner zweijähriger Regelmäßigkeit, dass das Modell der Markt regelt alles auch dauernd vor die Wand fährt und immer zu irgendwelchen Blasen führt und vor allen Dingen zu einer Aushöhlung der Sozialsysteme. Denn letztlich ist die Staatsverschuldungskrise, von der dauernd gesprochen wird, das ist uns auch eine Klitterung, das ist ganz klar, da stimmen einem sogar SPD-Politiker zu. Das ist eigentlich eine Finanzmarktstabilitätskrise, weil der Finanzmarkt aufgrund dieser Bankenrettung sehr viel Kapital aus den Staaten aufgesogen hat, das jetzt in den Sozialsystemen fehlt. Aber davon mal weg. Also Kapitalismus, sowohl die staatliche Variante als auch die Marktvariante, bringt es an der Stelle irgendwo nicht. Interessant ist auch, dass sowohl die Liberalen als auch der Marx dasselbe Basismodell haben, nämlich diesen Homo economicus von Adam Smith, der ökonomisch immer rational handelt. Und wir alle wissen, dass wir Menschen das nicht tun. Von daher möchte ich mal eine Lanze für die Vision brechen. Wenn wir feststellen, dass das eine Modell, was in der Vergangenheit ausprobiert worden ist, nicht funktioniert und das andere auch nicht funktioniert, was sich gerade andeutet, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und ich habe hier gerade neben dem Bett ein Buch von Oskar Negt liegen. Das ist ein Altlinker aus der Frankfurter Schule. Kann man ja auch mal lesen, ohne gleich verdächtig zu werden. Das trägt den interessanten Titel »Nur noch Utopien sind realistisch«. Das heißt, an der Stelle ist der Bürger eigentlich schon verunsichert. Und die alten Modelle verkommen immer mehr zu Worthülsen und wir haben diesen Wahnsinnsvertrauensverlust in der Politik, der sicher auch mit diesen Worthülsen zu tun hat, wie beispielsweise der Worthülse soziale Marktwirtschaft, die eben schon nochmal gefallen ist in dem Beitrag. Also ich denke, lass uns Schluss damit machen und lass uns tatsächlich kreativ sein in den AKs und AGs und in Neumarkt auf dem Parteitag eine gute Überschrift über unsere ziemlich guten Module, die wir jetzt schon haben. Das sind ziemlich geile Module, das merken die anderen auch. Dafür finden, dann sollte das mit dem Einzug in den Bundestag auch klappen. Ja, vielen Dank, Nick. Gibt es dazu eine Wortmeldung aus dem Podium? Ich bin begeistert. Ja. Okay, wunderbar. Dann gehen wir doch direkt weiter an den Monopol. Und Christoph, komm bitte auch schon mal hoch ans Saalmikrofon. Nick, machst du noch dein Mikro aus? Joachim, machst du noch dein Mikro aus? Was auch immer. Ja, Frage an euch. Ich bin jetzt erst ein bisschen später gekommen und hier fragen sich ganz viele Leute, ob das der richtige Begriff ist und ob die da draußen, also gerade nicht wir, den gut verstehen können. Wenn ich diese Frage hätte, dann würde ich einfach mal in die Fußgängerzone gehen, ein paar Leuten so ein Plakat vor die Nase halten und sagen, was ist deine Assoziation? Und mal drauf hören, was die so sagen. Habt ihr das mal gemacht irgendwo in Berlin oder so? Also meine Mutter hat es verstanden und das will echt was heißen. Blackout, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, du kannst es natürlich auch gerne machen. Gerne. Also ganz viele hätte, würde, könnte, wenn, mach doch einfach. Guck mal, was passiert. Also ich kann da vielleicht auch noch mal ganz kurz einhaken. Also ich glaube, die Kraft dieses Begriffes ist, dass er im Endeffekt für jeden eine Möglichkeit zur Interpretation gibt. Ja, und ich glaube, jeder versteht auch, was unter dem Neustart gemeint ist. Ja, weil jeder hat diesen Begriff auch jenseits der Computerwelt benutzt. Ja, wie oft sagt man zum Beispiel, lass uns eine Beziehung neu starten, da sind viele Sachen falsch gelaufen, lass uns einfach nochmal ganz neu anfangen und die Dinge besser machen. Ja, und irgendwo steckt da ja auch einiges davon drin. Und ich wollte gerne nochmal einmal zurückkommen auch auf den Begriff Vision. Ja, ich meine, natürlich ist es richtig, dass wir Visionen haben und das ist auch eine total große Kraft. Und wir waren da in Leipzig auf dem Strategietreffen und als Bernd seine 6,5% vorgestellt hat, hat er auch gemeint, wie kann man das inhaltlich erreichen? Und da fiel ein Satz, den ich auch nicht dumm fand. Das war der Wähler. Also man kann den Wähler nicht damit überzeugen, dass man ihm sagt, unsere Vision in 20 Jahren ist die Welt besser, ja, sondern der braucht im Endeffekt auch Antworten für jetzt. Und was wollen wir jetzt besser machen? Und ich finde auch, dass wir, das wurde in dem Strategietreffen auch noch nicht gesagt, wir müssen den Leuten draußen auch sagen, was wollen wir eigentlich für eine Oppositionspolitik machen? Ja, also die Linke wird ja eine total ablehnende Opposition machen oder damit holen die ihre Leute und wir müssen im Endeffekt denen draußen auch sagen, dass Neustart im Endeffekt auch eine gestalterische Opposition mit beinhaltet. Ja, dass wir versuchen auch in der Opposition nicht immer nur das, was Katja auch gesagt hat, dass es nicht immer nur um Nein geht, sondern dass man versucht auch Dinge mit einem Ja beeinflussen zu können, wo es Sinn macht. Ich wollte gerade ganz kurz zu dieser, also wir haben das tatsächlich zeitlich nicht geschafft, das ist ja jetzt schon klar geworden, irgendwie da mal so einen Hausfrauentest zu machen. Natürlich hat man halt so in seinem Umfeld halt irgendwie immer mal wieder darüber geredet und das versucht vorzustellen. Mich würde interessieren, ich meine, unter den ganzen Leuten, die uns jetzt zuhören, gibt's da vielleicht irgendwie ein paar, die sich mit sowas auskennen, wie man halt so Marketing referenziert? Ich hätte total Lust, da irgendwie, weiß nicht, in den nächsten 2 Wochen vielleicht mal zu versuchen, irgendwie so eine kleine Testserie aufzubauen. Also da würde ich mich halt irgendwie freuen, wenn da jemand mal sagt, so, wir kriegen das mal so ein bisschen gestreut, mal auf dem Dorf, mal in der Stadt, mal irgendwie so eine Testbefragung hinzukriegen. Ich bin, wie gesagt, ich bin nur so Klicksklave eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das aufzieht, dass man da zu fundierten Ergebnissen kommt. Aber wenn da jemand Lust hat zu helfen, würde ich mich total freuen. Okay, eine Information, wir haben einen Troll im Pad, die Message an dich, du kannst uns zwar nicht ärgern, aber du bist gerade ein wenig lästig und wir haben viele Eigenschaften als Piraten, aber das Getrolle gehört bitte nicht dazu und unterlasse das bitte. So, dann kommt als nächstes der Christoph dran. Ja, ich weiß, ich spreche jetzt nicht für alle, aber bei mir in der Gegend habe ich große Probleme, die Piraten immer wieder zu erklären. Ich stelle immer wieder fest, die Leute nehmen uns wahr als extrem verstritten und wir wissen ja eh nicht, was wir wollen und wir haben keine großen Ziele oder ähnliches. Wenn wir jetzt mit Neustart kommen, dann bestätigen wir denen die Vorurteile, die sie eh schon haben. Und ich bin mir nicht, wie gesagt, ich weiß nicht deutschlandweit, aber ich bin mir momentan nicht sicher, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Darf ich? Das sind keine Vorurteile, das sind die Wahrnehmungen der Leute und die muss man einfach respektieren und so richtig Unrecht haben sie ja auch nicht. Die Leute nehmen uns als extrem zerstritten und als chaotischen Haufen und so weiter und so weiter wahr. Wir tun aber auch das Beste dafür, dass das Bild so bleibt. Ein anderer Aspekt in diesem Neustart-Ding, irgendwie so ein ganz kleiner Nebenaspekt, der mir aber irgendwie immer wieder total wichtig ist, ist die Tatsache, wir haben total geiles Zeug im Programm zu stehen. Wir sind aber nicht in der Lage, den Leuten zu erklären, was das mit ihnen zu tun hat. Wir sind nicht in der Lage zu erklären, was Urheberrecht, was auch Open Government, was auch Netzneutralität und so weiter mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Und das ist halt auch so eine Idee von irgendwie so einen Neustart in der Kommunikation nach außen zu überlegen und mal zu gucken, wie kann ich denn das, was ich will, den Leuten so erklären, dass klar wird, was das mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Weil wir haben ganz viel geiles Zeug in unserem Programm zu stehen, wir kriegen es aber einfach nicht vermittelt. Auch, weil wir uns ständig selbst in Frage stellen. Das heißt, wenn wir in einem Wirtschaftsprogramm die Abkehr von der Vollbeschäftigung beschließen, ist es der totale Kracher. Wir sind aber nicht in der Lage, den Leuten zu erklären, warum das so geil und so wichtig ist. Und das ist halt irgendwie auch nochmal so ein Aspekt. Okay, so, neue Information. Der Herr mit dem kleinen Penis, der die ganze Zeit unser Pad trollt, ärgern kannst du uns nicht. Aber wir machen es jetzt so, die Wortmeldungen bitte einfach hier im Chat eintragen und nehmen wir die einfach dran. Am besten fett oder farbig, das ist immer einfach für die Moderation. Ja, also das kriegen wir schon hin. Ich hatte gesehen gehabt, dass der Nick Halfinger auch nochmal eingetragen war. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Okay, in Navigo, es geht mit dir weiter und dann mit Nick. Okay, danke, dann muss ich mich nie mehr eintragen. Okay. Okay, ja, ich kann eigentlich manches wiederholen, was gerade gesagt worden ist. Und die Sache ist die, wir müssen uns wirklich überlegen, was wollen wir mit dem Begriff Neustart aussagen? Und wie kommt er wirklich bei Leuten an? Ich habe einfach mal kurz rumgefragt. Erstaunlicherweise, obwohl das nicht alles Nerds sind, sondern ein normales Büro, denken viele Leute bei Neustart an Windows XP. Und da gab es diesen Button, Neustarten oder Ausschalten oder weiß nicht, was das Drittes noch war. Und wenn man sich dann fragt, was assoziiere ich damit? Wann nutze ich diesen Button? Den Button habe ich dann genutzt, wenn mein System entweder nicht mehr laufen wollte, nicht mehr lauffähig war oder wenn mein System zu langsam war. Aber habe ich eigentlich vorher was geändert an dem System oder habe ich nur gehofft mit einem Neustart, dass es danach funktioniert? Und da habe ich so ein bisschen Sorgen, dass man uns das dann auch nahelegen wird. Und wir können nicht sagen, wir wollen das völlig von der EDV-Rechnerebene weghaben. Wir sind die Piraten. Wir werden mit den Rechnern zusammengeworfen. Und wenn wir selbst das nicht miteinander verbinden, werden vielleicht andere miteinander verbinden. Und ja, die Schwierigkeit wird sein, dieses Wort positiv zu besetzen. Obwohl wir super viele gute Themen haben. Vielleicht sollte man es doch nochmal versuchen, ein Brainstorming über 3, 4, 5 Tage zu machen, ob man nicht einen anderen Begriff finden kann. Ich finde ja, wenn du sagst, da ist Hoffnung irgendwie in so einem Begriff drin, dann finde ich das ja erstmal halt irgendwie schon ganz geil. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich glaube, wenn mir jetzt ein Kunde kommen würde und sagen würde, mach mir das mal mit diesem Neustart-Ding für meine Kommunikationskampagne, ich würde in der Darstellung, würde ich diesen Begriff nie alleine stehen lassen. Das war das, was Bruno, ohne dass wir das in unserer Präsentation irgendwie explizit genannt haben, irgendwie sofort verstanden hat. So, man muss das immer an ein Thema knüpfen. Oder ich würde das, wenn ich das umsetzen sollte, halt immer an ein Thema knüpfen. Und das wäre meiner Ansicht nach halt auch das, wo man es halt gegenchecken würde. Oder gegenchecken, also Bildung, Neustart, diese Dinge. Das ist, glaube ich, also das wäre für mich sozusagen ein bisschen der Kommunikationstwist, mit dem ich versuchen würde, aus Richtung Partei diesem sehr offenen Begriff irgendwie meine Schlagseite zu geben. Und ich glaube, dann, weiß nicht, kriegt der schon irgendwie eine Schärfe oder eine andere Vorstellungskraft halt irgendwie bei den Leuten. Ja, okay, wenn wir es schaffen, den positiv zu besetzen und jedes Mal vielleicht mit einem anderen Begriff zusammenlegen, wie das eben schon mal gesagt wurde, besteht die Möglichkeit. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, dass es so klappt. Aber okay. Sicher bin ich mir auch nicht. Aber sicher waren wir uns vor einem halben Jahr, dass wir mit 10% im Bundestag einziehen und ups. Nochmal zu sicher. Wenn wir uns über irgendetwas sicher sind, dann können wir, glaube ich, aufhören. Und das andere Ding ist, ich glaube auch, dass die Zeiten einfach vorbei sind, wo Dinge sicher laufen. Das hat halt auch was damit zu tun, wenn wir Dinge neu anfangen, also blödes Beispiel BGE, wir werden nie rauskriegen, ob das mit dem B funktioniert und was da alles passiert, wenn wir nicht irgendwann damit anfangen. Wir werden nicht rauskriegen, was alles passiert, wenn tatsächlich alle Dinge transparent sind. Das fliegt uns gerade mörderisch um die Ohren. Aber deswegen müssen wir halt trotzdem damit anfangen und es ausprobieren. Und ich glaube, das Sicherheitsdenken sollten wir uns so ein bisschen haken. Wir sind halt die, die experimentieren wollen. Und da sollten wir vielleicht hin wieder zurück. Ganz kurz, letzte Wort von mir. Bitte keine Dialoge machen. Ganz kurz, Navigo. Nein, sonst trag dich bitte nochmal ein. Alles klar, tschüss. Sorry, weil die Zeit geht dann wiederum von den anderen ab. Monopol? Darf ich kurz was sagen? Ich habe das Pad jetzt zum Schreiben gesperrt, weil wir offensichtlich von Idioten heimgesucht werden. Wortmeldungen bitte, wie Kira schon gesagt hat, links in den Chat. Und wenn man das halbwegs fett macht, dann geht das. Wer den Chat trollt, so dass man die Dinger nicht mehr sieht, den können wir auch aus dem Chat rausschmeißen. Irgendwo reicht's einfach. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Monopol. Bleib aber bitte da, du kommst auch gleich nochmal dran. Nick, du. Ja, danke. Eben nochmal ganz kurz an das, was Katja gesagt hat. Bin ganz gut damit gefahren. Ich habe im NRW-Landtagswahlkampf immer davon gesprochen, dass die Piratenpartei ein Politiklabor ist. Das kam zu dem Zeitpunkt ganz gut an. Die Frage ist, ob man uns das für die Bundestagswahl auch noch abkauft. Aber ich habe mal all meinen Mut zusammengefasst jetzt und wollte mal zwei, drei parteipolitische bundestagswahltaktische Sachen loswerden, weil vorhin schon der Name einer Konkurrenzpartei gefallen ist, nämlich die Linken. Wenn man sich das mal genau anschaut, das ist meine Meinung. Die Linken haben ja sind ja relativ ideologiefest, also starr und alles das, was die Linkspartei programmatisch macht, kann man irgendwie per Ableitung aus den, was weiß ich, kommunistischen Ideen aus dem Marxismus herleiten. Die Konsequenz ist, das ist eigentlich alles schon fertig und man braucht sich nur noch über Personen streiten. Das machen die Linken bis zum Exzess. Wenn man sich das, und die Linken sind nicht sehr basisdemokratisch, und an der Stelle gleichen sie, dass das völlig verrückt ist, strukturell, im Übrigen der FDP. Beide Parteien sind sehr hierarchisch organisiert, wenige Köpfe, alte Köpfe, wenn man von Herrn Lindner bei der FDP mal absieht, und relativ wenig Inhalte, bei der FDP noch weniger, denn von der alten Bürgerrechtspartei ist ja fast nichts mehr übrig. Bei uns Piraten ist das anders. Wir streiten uns aber auf zwei Ebenen. Wir streiten uns einmal um die Personen, das ist ja in vollem Gang und ärgert jeden. Und wir streiten uns aber auch über Inhalte. Das heißt, wir machen beides. Wir müssten es eigentlich schaffen, von der Programmatik her, von der nicht vorhandenen Programmatik und von der Kopfpolitik her, mit so einem Slogan wie viele Themen, viele Köpfe, sowohl die Linken als auch die FDP überflüssig zu machen. Wenn die beiden nicht mehr in den Bundestag reinkommen und wir reinkommen, ich weiß, das hört sich ein bisschen bescheuert an nach der Quadratur des Kreises, da gibt es einige Liberale von uns, die sagen, oh mein Gott, die Linken, und wiederum ein paar Linksorientierte, die sagen, oh mein Gott, die Liberalen. Aber darum geht es nicht. Wir müssen den Kern unserer Ideen rausstellen und dann ist die Verortung im alten, eindimensionalen politischen Richtungsschema schlichtweg überflüssig. Das wollte ich nur nochmal loswerden. Also Linke und FDP sind überflüssig, Piraten müssen rein im Bundestag. Okay, vielen Dank, Nick. Will jemand aus dem Podium etwas dazu sagen? Plus eins. Okay, dann nehme ich doch direkt den nächsten in der Wortmeldungsliste dran und das ist Monopol. Was schon wieder? Du hattest dich eingetragen gehabt. Okay, gerne. Ja, ich habe das eben gemacht und was ich vorhin gefragt hatte, jetzt mal eine Person einfach befragt und die direkte Assoziation war, hey, finde ich lustig, aber lässt mich eigentlich mit einer Frage zurück. Neustart, was eigentlich? Wollte ich einfach nur mal so hier lassen. Also das hat mir eigentlich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich meine, es ist ja auch so, wir haben jetzt über einen strategischen Satz gesprochen und wir reden ja noch nicht über konkrete, kreative Umsetzung, wie jetzt zum Beispiel ein Neustartplakat zum Thema Bildungspolitik aussehen kann oder könnte. Daher ist das eine, sage ich mal, akademische Diskussion, ob es funktionieren kann oder nicht. Das wäre mal ein Ding, dass man das ausprobiert und das müsste man sich dann mal ansehen und dann könnte man das an einem konkreten Beispiel oder an mehreren konkreten Beispielen besprechen. Okay, vielen Dank. Was ich noch ganz gerne zu der ganzen Neustart-Geschichte bezogen auf aktuelle Debatten sagen würde, um da endlich auch ein bisschen Frieden reinzubringen. In der letzten Zeit ein bisschen häufig angekommen ist in der Öffentlichkeit, dass geplant ist, vor allem Kandidaten jetzt nach vorne zu schieben, denen diesen Platz einzuräumen, dass die, und so wurde es teilweise dann interpretiert, dass die letztendlich selber bestimmen, was sie vertreten wollen. Natürlich bestimmen die, was sie vertreten, aber der Punkt, der wesentliche ist doch, dass die Kandidaten, die wir jetzt auf die Liste gewählt haben, sind Menschen, die eben wesentlich Programmpunkte der Piraten vertreten, unsere Programmpunkte. Und darum geht's ganz wichtig bei diesem Neustart, nicht diese Angst zu haben, wenn es heißt, hier werden jetzt Personen nach vorne geschoben, dass die plötzlich dieses Basisdemokratische, was uns immer beseelt hat, über den Haufen werfen. Nein, ganz im Gegenteil, die tragen diese Kandidaten, die wurden allesamt direkt von der Basis gewählt. So basisdemokratisch wie bei keiner anderen Partei. Und ich glaube, darum geht's wesentlich, das zu begreifen, dass wir alle daran arbeiten werden, diese Themen nach vorne zu tragen. Und das sollte man in diesem Neustart auch drin sehen. Und bei dieser ganzen Geschichte vielleicht dann auch mal vergessen, was die ganze Zeit in den Medien stattfindet, sondern lieber schauen, wie können wir den Kandidaten und auch den Kleinkandidaten in irgendwelchen Wahlkreisen helfen, dass die es schaffen, unsere Themen nach außen zu tragen. Ja, vielen Dank, Bruno. Dem kann ich nur zu 100% zustimmen. So, Liefendahl, du warst als Nächster in der Liste gewesen, bist aber gerade rausgegangen. Liefendahl, hast du zurückgezogen? Nächste Frage, Stefan Ochsenfurt, was suchst du am Saalmikrofon? Bitte als Wortmeldung eintragen, dass ich dich dann als Nächsten dran nehme. So, Liefendahl und danach dann Bernd, bitte. Okay, danke. Also, ich muss jetzt mal Nick Haflinger definitiv Respekt aussprechen. Sowas zu sagen und sowas zu interpretieren, total klasse. Mit dem Thema Neustart, ich denke mal, das sollte auch mehr nach innen gehen als nach außen. Dass wir nach innen im Prinzip uns mal wieder einen richtigen Push geben. Weil wir beschäftigen uns definitiv zu viel mit uns selber. Das war schon. Ja, kurz und knapp. Danke. Bernd? Ich wollte mal ganz kurz die Überlegungen noch in ein bisschen eine andere Richtung lenken. Jetzt gerade ein paar Sachen zu Themen gehört. Wir haben was zum Begriff gehört. Ich hatte es im Chat auch reingeschrieben. Eigentlich muss uns allen klar sein, was der Unterschied ist zwischen Berlin. Ich bin weg, falls ja. Jemand eine Frage hatte. Jetzt sind wir wieder da. Okay, wunderbar. Danke. Gut, mache ich weiter. Was der Unterschied eigentlich ist in der Zeit, wo wir Berlin Erfolge gefeiert haben und dann bis NRW das weitergegangen ist, grob gesagt, und der heutigen Zeit. Und das ist nicht, wie so oft gesagt wird, dass wir auf Twitter irgendwie unangenehm auffallen. Wir haben Zahlen, dass während der Hochzeit 13% Umfrage werden, Zeitungsberichte, wo genauso drüber gelästert wird, wie wir miteinander umgehen und die ganzen vielen Sachen, die oft jetzt als Gründe angeführt wird. Der Hauptunterschied ist meiner Meinung nach in den Emotionen zu suchen, dass wir eigentlich bei sehr vielen Leuten da draußen, die gewählt haben und dann auch die Umfragen entsprechend, dass wir positive Emotionen ausgelöst haben. Und der Unterschied zu heute ist, dass wir im Moment auf breiter Front negative Emotionen auslösen. Und das hat viele, viele verschiedene Ursachen, sind teilweise in Fraktionen zu finden, sind teilweise im Bufo zu finden und so weiter. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe. 10%, behaupte ich mal, der Umfrageergebnisse gehen rein auf positive Emotionen. Der Rest, die 2-3%, auf irgendwas mit Thema. Und das sollte man, glaube ich, ganz, ganz grundsätzlich beachten. So, die erneute Frage ans Podium. Will darauf jemand antworten? Okay, dann bitte ich bitte Hiramas ans Saalmikrofon. Ja, guten Abend. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts wiederhole. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Hier klang gerade auf, dass die Leute nicht dachten, wer oder da, nicht erkennen würden, welche Visionen wir haben und dass wir so ein tolles Programm haben. Und an der Stelle sollten wir vielleicht wirklich mal überlegen, was für eine Kampagne sinnvoller wäre. Ist es das direkte Programm? Das ist bei uns toll ausgearbeitet. Wir haben eine Menge davon, aber es sind auch wieder Lücken drin. Und die Leute, den Leuten ist richtig so diese direkte Programmarbeit relativ schwer nahe zu bringen. Oder gehen wir über in der Kampagne wieder über Grundsätzliches, über Visionen, über Kritik, so wie jetzt wieder, jetzt haben wir natürlich wieder die Chance, positive Emotionen zu erzeugen, hier beim Internet Privacy Day mit alternativen Aktionen. Ich will jetzt nicht gerade so verrückt sagen, aber alternativ, was andere nicht machen. Ich denke, das ist richtig mit den positiven Emotionen, auf die müssen wir uns konzentrieren. Und vielleicht müssen wir da überlegen, ob das unser tolles Programm, das wirklich toll ist, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, aber ob unser tolles Programm dafür einfach gar nicht geeignet ist, um diese Emotionen zu erzeugen, sondern ob wir uns vielleicht andere Punkte suchen müssen, mit denen wir dann arbeiten wollen. Dankeschön. Ich halte ja unser Programm auch irgendwie für ganz großartig und ich unterstütze auch das, wir müssen wieder positive Emotionen halt irgendwie konnotieren. Für mich ist so ein bisschen das Problem, wir hatten diesen unglaublichen Flug auf 13-14%, whatever, irgendwie super viele Begehrlichkeiten sind also wir waren schon sozusagen die stärkste Oppositionskraft irgendwie im Deutschen Bundestag gefühlt zwischendrin. Und es war plötzlich für ganz viele Piraten untereinander wichtig, so gewisse Konflikte, die es gibt in der Programmatik, halt irgendwie auszutragen und die halt klarzuziehen, bevor wir dann ja eigentlich die Regierung halt übernehmen. So. Und ich denke, an dem Punkt sind wir sozusagen dann in diese Streitemotion halt gerutscht, weil wir uns halt mit unserer Parteikultur halt irgendwie sehr offen über diese Grenzlinien halt irgendwie gefetzt haben. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie wieder schön auf dem Bodensatz an. Das ist irgendwie ein guter Moment für jeden Einzelnen, der bei den Piraten drin hängt, irgendwie gezielt danach zu suchen, mit welchem unserer Themen, mit welchen unserer Ansätze finde ich am meisten Freunde in dieser Partei und wie kann ich damit halt irgendwie nach draußen losgehen, so ein bisschen wieder mit diesem 2009er Gefühl und da halt irgendwie gemeinsam streiten. 2009er Gefühl meine ich dieses so, nicht links, nicht rechts, wir streiten zusammen für die Bürgerrechte in Deutschland so. Weißt, also wo uns halt irgendwie gewisse Konfliktlinien einfach egal waren, weil wir uns auf diesem minimalen Konsens halt irgendwie zusammengestanden haben und das plötzlich für uns ganz wichtig war. Und ich glaube, das wäre für mich auch irgendwie so der Punkt, lass uns wieder nach diesem, und es geht mir nicht darum, weil ich höre das jetzt gerade schon wieder auf Twitter irgendwie rumlaufen, so, aber du nimmst mein Problem irgendwie nicht ernst oder du nimmst meine Konfliktlinie nicht ernst und so weiter. Also es geht mir nicht darum, irgendwie jetzt so einen Harmoniehaufen halt irgendwie zu schaffen, so. Aber es geht darum, wir sind eine Partei, die will mit einem Prozentsatz irgendwie in diesen Bundestag und wir müssen nicht das ganze Spektrum dieser Gesellschaft halt irgendwie abdecken, so. Wir müssen nicht irgendwie jeden Konflikt, den unsere Gesellschaft hat, auch irgendwie mit aller Lautstärke halt irgendwie immer nach außen kommunizieren. Wir haben total wichtigere, total grundlegende Forderungen bei uns halt irgendwie im Programm. Wir sollen uns da neu drauf fokussieren. ich bin definitiv keiner, der sagt so, oh, wir müssen wieder zum Hamburger Programm irgendwie zurück, wo alles Mögliche irgendwie nicht drin stand, nur weil das halt der kleine Konsens war. Wir haben da eine gute Erweiterung halt hingekriegt in einigen Bereichen, da wird sicherlich auch noch mehr passieren. Aber trotzdem müssen wir wieder mehr nach Gemeinsamkeiten suchen und die Treffen, die wir haben und die Konferenzen, die wir haben, die Schmammels, die wir machen und so, nicht dafür nutzen, irgendwie ewig und drei Tage die gleichen grundlegenden Konflikte auszutragen, sondern halt zu gucken, wie kriegen wir unsere Gemeinsamkeiten kommuniziert. So. Also da halt neu anfangen. Okay, dann habe ich einen Kommentar dazu. Wir Piraten, wir treffen uns auf unterster Ebene auch, ja, bei unseren Grundsätzen. Leider ist es im Moment aber bei uns in der Partei so, dass diese Grundsätze, je nachdem, wo du reinhörst, eben anders interpretiert werden. Sprich, wir haben zwar eine Partei, einmalige Grundsätze, wir haben aber sehr viele Stimmen. Wie gedenkt ihr denn, diese Stimmen wieder zusammenzubekommen, um überhaupt ansatzweise Ruhe reinzubringen und den Neustart so zu gestalten, dass wir auch alle mitnehmen? Weil das ist eine Sache, die ich mir dann im Moment zumindest ein wenig schwer vorstelle. Ganz kurz, ich meine mit den Einzelnen auffordern, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, nicht, dass wir von oben oder durch irgendein Gremium sozusagen dieses, wir müssen auf alle Fälle alle mit im Boot behalten. So. Also ich meine, für mich gibt's auch Dinge, die in unserer Partei passieren, wo ich einfach sage, nach meiner Interpretation der Grundsätze geht es halt irgendwie für mich nicht klar so. Und da muss man halt auch irgendwie Wege finden, wie so eine Partei halt irgendwie damit umgeht. Also weiß nicht, ich steige jetzt nicht da ein, irgendwie Beispiele dafür zu suchen. Du weißt genau, um was es halt irgendwie geht. Wir müssen nicht alle mitnehmen, aber wir müssen untereinander irgendwie mehr nach den Gemeinsamkeiten suchen, als irgendwie die Differenzen aufzuzeigen. Und nur an den Stellen, wo halt klar ist, da will einer gar nicht nach Gemeinsamkeiten suchen, sondern der will nur Differenzen offen halten bei uns. Da muss man sich halt auch abgrenzen. War das verständlich? Ja, das war einigermaßen verständlich. Ich konnte dem zumindest folgen. So, auf der Rednerliste steht jetzt zuerst Hetti und danach Stefan. Hetti, kommst du bitte ans Saalmikrofon? Hetti, hörst du uns? So, wenn Hetti nicht reagiert, doch, da ist, du warst eben gerade da, du kannst nochmal reinkommen in den Channel. Okay, mein Vorschlag, du ordnest dich erstmal kurz, dann nehmen wir Stefan dran und danach dich, wenn du dann nochmal bitte den Saal betrittst. Oder kannst du jetzt loslegen? Bin ich zu hören? Jetzt bist du zu hören, ja. Ah, sorry. Also ich wollte noch sagen, also diese ganzen Querelen, die da intern laufen, die kann man auch von der anderen Seite betrachten. Wenn man das psychologisch betrachtet, dann machen wir eine Sache nicht und das haben wir als Gemeinsamkeit, nämlich vor fremden Türen zu kehren. Wir kehren vor der eigenen Haustüre und wir haben nicht unsere Feindbilder vor allen Dingen in anderen Parteien, bekämpfen andere, sondern konzentrieren uns auf unsere eigene Arbeit. Man kann das auch positiv darstellen. Also wenn ich jetzt die Politik von anderen Parteien oder die Außendarstellung in anderen Parteien betrachte, dann sehe ich da vor allen Dingen, dass die sich über andere hermachen. Und da bin ich echt ein bisschen stolz auf die Piraten, dass es hier eben so wenig geschieht. Das war es auch, was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank, Hetti. Das, was ich noch sagen wollte, liegt es vielleicht daran, dass wir mittlerweile so breit gestreut sind, dass wir einfach mal wieder eine neue Fokussierung brauchen, Fred? Also ich finde das tatsächlich auch erfrischend, dass wir uns irgendwie, obwohl wir noch keinerlei Relevanzschwelle in diesem Land überschritten haben, trotzdem halt irgendwie uns eigentlich damit beschäftigen, unsere Positionen und unsere Haltungen halt irgendwie zu refinen und da halt irgendwie zu versuchen, sich integrativ aufzustellen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn wir jetzt halt auf so einen Bundestagswahlkampf hingehen, genau wie du das eben beschrieben hast, wir wieder halt irgendwie einen Fokus finden müssen. Also einen identitätsstiftenden Fokus halt finden müssen. Und zwar, das ist halt, das klingt blöd. Wenn wir halt irgendwie Bundestag machen wollen, dann müssen wir halt irgendwie Wahlkampf machen. Und Wahlkampf heißt nun mal, wir müssen uns gegenüber den anderen halt irgendwie darstellen. Und dann können wir von mir aus, wenn wir irgendwie da unsere Position irgendwie gerade gezogen haben, auch gerne wieder anfangen, über die eigenen Verfahren halt irgendwie weiter nachzudenken. Und das ist ja auch, naja, okay, über die eigenen Verfahren nachzudenken, dann macht man noch ein riesen anderes Fass auf. Aber ich finde, ja, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir mal wieder für ein halbes Jahr einen Fokus finden müssen. Und der Fokus liegt halt im Wettbewerb mit dem anderen. Wir haben uns für das Politikbusiness entschieden und ich würde das jetzt mal als Gesetz sehen. Also ich würde da gerne nochmal ganz kurz einhaken. Ich sehe das halt eben genauso. Also Wahlkampfzeit ist im Endeffekt eine ganz besondere Zeit im politischen Wettbewerb. Ich sehe das halt auch so, dass man normalerweise sich auf seine eigenen Programme, seine eigenen Stärken besinnen sollte. Das macht absolut Sinn. Aber es wird ja auch so sein, dass der politische Gegner uns im Wahlkampf auch nicht mit Samthandschuhen im Gegenteil anfassen wird. Und da müssen wir auch Strategien entwickeln, im Endeffekt auf Angriffe antworten zu können. Und das bringt nun mal Wahlkampf mit sich. Kann ich ja kurz sprechen, weil ich wollte auch schon, wie Hattie da in die Richtung, ja? Ja, du wärst als Nächster dran und Christoph Grüner, komm bitte auch schon mal hoch. Okay, also ich bin noch ein bisschen erkältet, danke dir. Ich wollte in dieselbe Kerbe wie Hattie eigentlich schlagen und zugleich will ich auf Nick Haflinger da dem entgegensprechen, weil das löst bei mir negative Emotionen aus. Wenn Nick Haflinger hat ja gemeint, wir sollen da Konkurrenz bei den Linken und bei der FDP so als Konkurrenz betrachten und versuchen, die aus dem Parlament zu kicken. Also das halte ich für komplett einen falschen Weg in die Richtung da, gegen die kleinen Parteien dazu gehen. Wenn wir uns da abgrenzen wollen, positiv, dann hätte ich gesagt, können wir das gegenüber der European People's Party, also das ist die europaweit organisiertes Netzwerk, ne, bürgerlich-konservativer Parteien, wozu auch die CDU gehört in Deutschland, gegen die können wir uns abgrenzen. Da habe ich nichts dagegen. Die sind stark genug. Und in letzter Zeit hört man immer dieses Hase-Igel-Spiel. Also bei den Studiengebühren in Bayern zum Beispiel, wir haben es angestoßen, Freien Wähler und so, CDU, CSU will es dann umsetzen. Das gleiche mit dem Trennbankensystem. Peer Steinbrück stößt es an, bei der SPD vom halben Jahr, die CDU setzt um. Also dann wollte ich sagen, da sollten wir uns vielleicht auf unsere Stärken besinnen und Gemeinsamkeiten bei den kleinen Parteien suchen. ÖDP, aber auch Linke, FDP, da sehe ich gar nicht das große Problem, weil das sind mehr die alternativen Gruppierungen, sag ich mal, in der Bevölkerung. Da gibt es bestimmt genug Verknüpfungspunkte. Also da muss man uns nicht mit denen anfeinden, sondern gucken, dass man die große, dominante Partei, dass man die vielleicht ein bisschen kleiner kriegt. Ja, danke. Okay, vielen Dank. Will jemand aus dem Podium auch daraufhin antworten? Es gibt ja in der Art, wie man so eine Kommunikation aufziehen kann, halt auch noch irgendwie andere Layer, wo man sozusagen die eigene Philosophie irgendwie mit reinpacken kann. Wir haben zum Beispiel bei den Claims für Berlin damals versucht, den Leuten nicht zu sagen, was sie machen sollen. Und haben da halt versucht, sozusagen unseren liberalen Ansatz bei den Piraten, unseren selbstbewussten Ansatz halt irgendwie mit zu kommunizieren und trotzdem halt irgendwie Themen zu machen. Also ich denke, die eigene Philosophie, mit der wir Piraten gerne Politik machen sollen, das kann man in Claims und so, gibt's da Mittel und Wege, dass da halt irgendwie reinzukriegen, wenn man weiß, was diese Gemeinsamkeiten halt sind. Und trotzdem, ohne jetzt zu sagen, die Schwarzen sind doof und die Schwarzen haben keinen Plan, so, ohne das dem Bürger halt irgendwie zu befehlen, so. Find die Schwarzen doof, ist halt einfach halt irgendwie ein doofer Claim, wenn man das halt aus Piratensicht sagt, so. Okay, vielen Dank, Fred. Christoph. Ich finde es gerade interessant, dass das Thema Emotionen angesprochen wurde und ich hätte mir da ganz gerne noch eine andere Meinung oder Sichtweise eingeholt. Ich selber bin ja kurz vorm letzten Boom beigetreten und habe eigentlich bislang nur den Boom und den anschließenden Fall miterlebt. Was ich erlebt habe, ist, dass zu der Zeit, als der Boom ausgebrochen ist, da waren wir gerade auf der Straße. Da waren wir eine Bewegung, die gegen ACTA gekämpft hat. Da haben wir für unsere Rechte gekämpft. Da haben wir für unsere Freiheit gekämpft. da haben wir es damit in die Medien geschafft und das wurde von der Bevölkerung respektiert und hat uns, so sehe ich das zumindest, gute Umfragewerte eingebracht. Jetzt hat der Bubernd ja gerade ein anderes Programm ausgegeben, möglichst an nichts beteiligen, möglichst nirgendwo mitmachen, Kräfte sparen und nur auf Wahlkampf konzentrieren. Und ich frage mich aus meiner Sichtweise raus, die zugegebenermaßen etwas eingeschränkt ist, ist das der richtige Weg? Das mit dem Kräftebündeln macht immer Sinn. In welche Richtung ist dann halt eine andere Frage. Ich will aber sagen, dass irgendwie die letzten Jahre ganz extrem davon geprägt war, gegen irgendetwas zu sein. Wir waren gegen ACTA, wir waren gegen Netzsperren, wir waren gegen Internetzensur, wir waren gegen ganz viele Dinge. Das geht eine ganze Weile lang gut, gerade wenn man eine Bewegung ist, dann hat man nämlich ja irgendwie auch nicht, kommt niemand auf die Idee, dass du irgendwann mal Verantwortung übernehmen musst. Und wenn du Verantwortung übernehmen musst, dann musst du halt gestalten, sprich, du musst für irgendetwas sein. Das heißt, es wäre schon ziemlich clever, wenn wir uns irgendwie im Bundestagswahlkampf darauf einigen könnten, wofür wir sind und was wir anbieten können. Ohne, wie Fred schon gesagt hat, irgendwie den Leuten zu sagen, wir sind dafür und deswegen musst du auch dafür sein, sondern einfach ein Angebot zu machen, einen Vorschlag zu machen, eine Idee zu präsentieren und den Leuten eine Möglichkeit zu geben, sozusagen mit uns zu kommen, um da jetzt irgendwie in so einer Kuschel-Vokabular zu landen. Okay, vielen Dank, deswegen. Katja. Nochmal ein kleiner Hinweis an dich. Dein Mikrofon verzerrt wieder erneut. Bruno? Da will ich auch, wie gesagt, der Katja vollkommen recht geben. Dieses Dagegen, das war wunderbar in den Zeiten, wo es um den Straßenprotest ging, gegen Zensursula, gegen ACTA und so weiter. Und es hat auch gut funktioniert. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch so weit. Wir haben gelernt, wie ich schon vorher meinte, Kernthemen endlich auch ein Stückchen weit gesellschaftlich alle Bereiche benetzen und vernetzen zu lassen. Und deswegen können wir jetzt auch ganz, ganz selbstbewusst auf dem, was wir bisher so beschlossen haben, schon Dinge sagen wie für die gesellschaftliche Teilhabe aller und ein faires Miteinander, für ein Menschenbild der Solidarität, Freiheit und Entfaltung, für die Gemeingüter, Bildung, Wissen, Kultur und für den Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Und dieses Für müssen wir uns jetzt einprägen. Es ist auch sehr viel schwerer, für etwas zu plädieren, weil du einfach dann erklären musst, weil du deine Vision nach vorne öffnen musst, anstatt gegen etwas zu sprechen, ist immer sehr leicht. Okay, vielen Dank, Bruno. Vielleicht sollten wir uns dann an der Stelle auch gleichzeitig fragen, wie wir denn das dann auch in die Partei hineintragen können, auch so kommunizieren, dass es angenommen wird. Da sehe ich schon eine kleine Schwierigkeit. Welche Strategie könnte man da benutzen? Ohne Strategie jetzt falsch zu benutzen übrigens, beziehungsweise falsch zu verstehen. Es gibt so irgendwo lag mal so ein Zettel rum, auf dem stand, ist dieser Gedanke hilfreich? Nein, weiter. Und wenn sich irgendwie jeder von Piraten mal kurz überlegt, ob das, was er da gerade tut oder das, was er da gerade schreiben will oder das, was er da gerade macht, in irgendeiner Form dem Laden dienlich ist, dann soll er das bitte tun und dann ist es okay. Und wenn er das Gefühl hat, dass es vielleicht gerade nicht so richtig dienlich ist, dann kann er sich ja aufschreiben und warten auf den Tag, an dem es passt. Das bestätigt doch wieder genau das, was ich gerade meinte. Für und nicht contra. Okay, vielen Dank. Disadjusted, ich habe deine Wortmeldung mitbekommen. Dann komm bitte ans Saalmikrofon. Danke. Jo, hi. Also ich hoffe, das funktioniert. Kann mich jeder verstehen? Wunderbar. Hervorragend. Also ich möchte ein bisschen auch an das anknüpfen, was schon gesagt wurde von Fred und Siegstein. Also der Fred hat von Identitätsmerkmalen gesprochen, Siegstein von eigenen Stärken, die im Wahlkampf eben auch herausgestellt werden müssen. Und ich kann da jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive ein bisschen berichten. Ich bin 2011 um den Zeitraum der Berlin-Wahl herum in die Piratenpartei eingetreten. Das war natürlich relativ spät, aber was mich letztlich dazu bewogen hat, ist eben mein Interesse an Liquid Feedback, weil ich gedacht habe, ja, das ist sowas wie jetzt unter dem Stichwort SMV, also ständige Mitgliederversammlung, diskutiert wird. Wurde dann natürlich, nachdem ich das alles ein bisschen kennengelernt habe, dass das ja gar nicht entscheidungsrelevant ist und ja eigentlich nur ein bisschen Meinungsfindungstool und so weiter. Ich war dann auch auf dem 2011-2 Bundesparteitag, habe mir das alles angeschaut, fand es eigentlich auch noch echt spannend und war voller Elan, habe angefangen, Texte zu schreiben und so weiter und habe dann gemerkt, hey, das geht eigentlich total im Rauschen unter und selbst wenn man sich im Liquid Feedback irgendwie ein bisschen einbringen will oder so, ja, es ist einfach sehr viel Rauschen da und worauf ich hinaus wollte oder jetzt gerade hinaus will, ist, dass wir mit dem Neustart doch eigentlich mal versuchen könnten, jetzt dieses Thema mit der SMV wieder ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, weil für mich oder weswegen ich eben in die Partei eingetreten bin, war das Thema Basisdemokratie und weil man da sehr, also weil das eben diese Abgrenzung ist von den ganzen anderen Parteien, wo die Top-Down-Entscheidungen den Parteimitgliedern verkauft werden und bei uns sollte das eben anders funktionieren. Ich meine, es funktioniert natürlich auch bei uns fundamental anders, aber es ist doch noch sehr oder stark personenabhängig, würde ich sagen. Und dass wir da irgendwie eine Möglichkeit finden, so eine Art Liquid Feedback oder was ich jetzt auch gelesen habe, ist das mit diesen beiden Kammern oder vielleicht auch noch ein ganz anderes System. Ich habe mir da auch überlegt, einfach mal einen Text zu schreiben, obwohl ich noch nicht ein eigenes Blog habe. Einfach da noch ein bisschen anzuknüpfen, weil sobald wir eine ständige Mitgliederversammlung haben, haben wir alles. Wir haben Identitätsmerkmal, nämlich dieses, wir sind die Online-Partei, wir stimmen online ab und so weiter. Wir können das im Wahlkampf als eigene Stärke herausstellen. Das ist die ultimative Basisdemokratie und wir haben dann überhaupt keine Querelen mehr, also das, was jetzt als Querelen eben wahrgenommen wird. Das ist ständige Gebäsche und so weiter, das würde dann einfach dann quasi umgekehrt sein, dass die inhaltliche Arbeit in der ständigen Mitgliederversammlung durchgeführt werden kann und egal, was jetzt auf Twitter, auf den Mailinglisten oder im Mumble oder wo auch immer in der Presse rumgebasht wird, das wird dann zum Rauschen und also, dass man das so ein bisschen in der Wahrnehmung auch ein bisschen umkehrt und natürlich wird es in der ständigen Mitgliederversammlung auch die ein oder andere Diskussion geben, aber Fakt ist, da kommt dann was bei raus. Da hat man ein dynamisches Wahlprogramm, kann sehr flexibel auf aktuelle Themen reagieren oder auch die ganzen Anträge, die jetzt im Vorfeld eines Bundesparteitags vorbereitet wurden, aber dann natürlich durch den viele Reden von Flaschenhals, ich sehe es sogar als Nadelöhr, nicht durchkommen, dass man da einfach ein bisschen jetzt im Hinblick auf die nicht nur im Hinblick auf die Bundestagswahl, sondern auch in jeglicher Hinblick auf die Demokratie überhaupt im ganzen Land, dass man einfach ein bisschen vorankommt, dann hat das vielleicht auch mit dem Vorstand mal ein bisschen weniger Querelen, will heißen, warum nicht auch über sowas wie eine ständige Mitgliederversammlung auch die Wahl eines Vorstands ermöglichen. Also für mich ist eigentlich der Eintrittsgrund, warum ich überhaupt in die Piratenpartei eingetreten bin, ist meine Annahme gewesen, dass Liquid Feedback sowas wie die ständige Mitgliederversammlung wäre. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der davon jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen ist, dass es eben nicht so ist, sondern dass man sich nach wie vor mit konventioneller Meinungsfindung aufhält und das Nadelöhr Bundesparteitag quasi zum Hinkefuß quasi wird oder zu dem Klotz am Bein eben, was alle etablierten Parteien möglicherweise auch haben. Allerdings haben die ja immer noch den Vorteil, dass da dann noch 2-3 Leute dahinter stehen oder Arbeitsgruppen eben, die sagen, wo es lang geht und bei uns sollte das ja eben genau nicht so sein und danke fürs Zuhören. Okay, vielen Dank. Dann gebe ich jetzt dem Podium die Möglichkeit, darauf zu antworten. Fred? Das Thema ständige Mitgliederversammlung ist natürlich ein sehr großer Topf, wenn man den jetzt aufreißt. So, erstmal mag ich dem Redner eben sagen, so, ich unterschreibe eigentlich fast alles, was du sagst. So, also ich glaube auch, dass das ist mein Gefühl nach dem Berlin-Wahlkampf halt irgendwie gewesen, dass wir dieses Versprechen halt gemacht haben und da gerade Probleme haben, das zu halten. Ich zähle auch zu den Leuten, die das eigentlich halt unterstützen, so eine ständige Mitgliederversammlung als Beschlussgremium. Ich glaube auch, dass uns das vieles einfacher machen würde. Ich weiß nicht, ich würde jetzt total gerne ein Meinungsbild abholen, ob man in dieses Thema jetzt hier in der Runde einsteigen würde oder ob man eher so einen allgemeinen Aufruf startet, so mischt euch ein in die Debatten, die gerade laufen zum Thema, geht und lasst uns als Partei versuchen, in Neumarkt halt irgendwie da einen mehrheitsfähigen Beschluss halt irgendwie hinzukriegen. Also wenn man mich jetzt so fragen würde und weil ich gerade das Mikrofon in der Hand halte, das ist wäre für mich tatsächlich auch im Zusammenhang mit Neustart und dem, was wir dem Wähler für die Bundestagswahl versprechen könnten, eine der wichtigsten Entscheidungen in dieser Partei. Können wir das liefern, was wir vor einem Jahr noch angedeutet haben? Ich würde da gerne noch mal ganz kurz einhaken für mich. Also ich bin auch für die SMV, ja, und ich glaube halt einfach auch, dass sie in dem Sinne wichtig ist, wenn wir Forderungen wie Transparenz und Beteiligung zum Beispiel im Wahlkampf auf unsere Plakate schreiben, dass wir eigentlich noch mehr Kraft haben, wenn wir solche Sachen parteiintern umsetzen, weil das wahrscheinlich noch viel mehr Kraft hat als jedes schlaue Plakat, wo dann etwas zu Bürgerbeteiligung draufsteht. Das ist nochmal ganz kurz meine Meinung dazu. So, dann haben wir jetzt erst Bernd mit einer Kurzmeldung und danach Disadjusted. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich warte aber auf Bernd. Okay, dann Bernd. Jo, also jetzt, wenn die Kiste-Tool-Diskussion aufgemacht wird, kann ich eigentlich nur massiv davor warnen, das jetzt zu tun. Es ist ganz richtig, dass man, so wie es auch vorhin betont wurde, visionär davon sprechen, dass das unser Ziel ist, so ein Nichtmacht-Tool zu etablieren. Allerdings das irgendwo in Neumarkt oder sonst wo an ein konkretes Tool, das momentan mehr als umstritten ist, zu knüpfen, wäre wahrscheinlich das Dümmste, was wir überhaupt tun könnten. Ich glaube, wir versauen uns den Abend komplett und streifen irgendwie wieder völlig vom Thema ab, wenn wir jetzt irgendwie die Kiste SMV, Liquid Feedback Abstimmungstool, Meinungsbildungstool, Willensbildungstool und so weiter aufmachen. Das ist eine total wichtige Baustelle, dass ich irgendwie dafür bin, weiß, glaube ich, irgendwie fast jeder. Aber unabhängig, also entweder machen wir jetzt da weiter oder aber wir bleiben irgendwie beim Thema und gucken, ob wir uns tatsächlich irgendwie auf eine Strategie für den Wahlkampf einigen können. Und eigentlich waren wir ja schon in einer ganz geilen Richtung unterwegs. Okay, eine kurze Information vom Ordnungspiraten Ali Cologne. Jeder, der am Saalmikrofon ist und etwas sagen will, sollte sich bitte im Chat entweder direkt bei mir oder im Chat mit dem Wort Wortmeldung melden. Dann weiß ich auch, in welcher Reihenfolge ihr drankommt und ihr behindert euch nicht gegenseitig. So, dann ist Disadjusted dran. Ja, also der Bernd hat jetzt Buzzword-Tool-Diskussion genannt, wobei ich das gar nicht, also ich halte die ständige Mitgliederversammlung nicht für ein Tool, sondern das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei überhaupt. Und das ist völlig egal, welche Software dafür man einsetzt. Wichtig wäre es einfach mal ein Statement zu setzen, hey, wir machen das online und das ist völlig egal über welches Tool. Und da kann man, also ich meine, selbst wenn man da jetzt ein dynamisches Tool etabliert, was sich auch weiterentwickelt, ich meine, die Möglichkeit ist dann erstmal geschaffen, dass man so ein Tool auch weiterentwickeln kann und also auch dynamisch. Das heißt, die starren Strukturen, die wir derzeit haben, und es ist nichts anderes als sowas wie bei den etablierten Parteien, dass es einfach total starr ist, was wir jetzt haben. Das könnte man dynamisieren, man könnte eine unheimliche Dynamik reinbringen, indem man eben sich unter dem Jahr beschlussfähig macht. Und ich meine, was wir jetzt hier machen, wir benutzen das Tool Mumble. Das kennen möglicherweise viele Piraten nicht mal, wissen es nicht zu benutzen etc. Und genauso ist es auch mit der Presse. Es ist letztlich auch nur ein Tool, aber das würde dann auch unter statistisches Rauschen fallen. Oder man kann sich natürlich auch in Mumble absprechen und so weiter. Aber wichtig ist doch einfach, dass man irgendwie vorankommt. Und wenn man ein Nadelöhr wie ein Bundesparteitag weiter sich finanziert, letztlich ist der Bundesparteitag auch ein Tool. Und ich bitte einfach darum, jetzt nicht das als Tool-Diskussion abzutun. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber danke nochmal fürs Zuhören. Ich würde jetzt, darf ich, Ali? Ja, klar. Was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, also Katja hat vollkommen recht, wir sollten jetzt gerade diesen dicken Engel zu Neustart nicht nutzen, um über SMV, Liquid Feedback und solche Dinge zu diskutieren, zumindest nicht inhaltlich, weil da gibt's eben viele Diskussionen, da möchte ich auch jedem nur nahelegen, der sich dafür interessiert, in Mecklenburg-Vorpommern auf diese SMV-Konferenz zu kommen, wo genau eben die Für und Widers abgesprochen werden. Was ich aber im Sinne eines Neustarts natürlich schon appellieren möchte, ist, unabhängig von diesen programmatischen Dingen, die ich auch vorher genannt hatte, dass wir natürlich als die Partei, die angefangen hat, über die unmittelbare Beteiligung nachzudenken, über die Meinungsbildung, über das Internet, auch diejenigen sind, die wirklich verpflichtet sind, solche Tools weiterzuentwickeln. Und deswegen dürfen da auch keine Denkverbote existieren und auch nicht dieses, manchmal bemerkt man regelrecht schon so eine Hate-Kultur gewissen Begriffen gegenüber, sei es jetzt SMV, sei es Liquid, was auch immer, sondern da müssen gerade wir Piraten dran arbeiten, natürlich all die Möglichkeiten und Fehler, die auch in Systemen drin sind, zu bedenken, aber wir sind diejenigen, die dort weiterentwickeln müssen, um eben auch wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben. Insofern, ich will jetzt gar keine Lanze für SMV oder Online-Parteitag oder was auch immer brechen, das ist woanders die Diskussion. Ich möchte nur appellieren, dass Menschen, die sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, und das sind viele, eben zum Beispiel auch auf so eine SMV-Con kommen. Ja, vielen Dank, Bruno. So, nochmal der Hinweis. Wortmeldung bitte im Chat eintragen und nicht im Chat des Pads, sondern hier im Mumble. Der faire Pirat sollte sich bitte auch nochmal eintragen. Habe ich 21:51:37 Wortmeldung, der faire Pirat. Okay, dann kommst du jetzt dran. Danach kommt Isan, dann Hiramas und danach dann leider erst Disadjusted. Jo, danke. Also ich finde die Diskussion hier auf jeden Fall heute recht erfrischend und auch wirklich sinnvoll und auch mutmachend. Was für mich nur nochmal ganz wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch so im Grundsatz in vielen Beiträgen schon mit drin gewesen, ist, dass wir einfach zu den Basics zurückfinden müssen. Also wir haben diesen riesen Vorteil, dass wir nicht mit Politprofis agieren, die als super Delegierte und super Funktionäre dynastisch irgendwelche Positionen ausfüllen und in erster Linie natürlich Lobbypolitik machen. Sondern wir haben wirklich Bürger, die wir als Basispiraten wählen in unseren AVs, und es sind eben tatsächlich sehr viele Basispiraten mittlerweile durchgekommen, die auch nicht bisher jetzt als Parteifunktionäre auch in der Piratenpartei sich schon verdient gemacht haben. Ausnahmen bestätigen die Regel, mit kleinem Lächeln gesagt. Aber das ist, denke ich mal, die große Chance zu sagen, wir haben die Bürger, die für die Bürger ins Parlament gehen, und wenn wir das charmant verkaufen, dann sind wir wirklich ganz was Besonderes. Das hat keine andere Partei in dieser Qualität zu bieten, und dann werden wir auch die Wähler finden, die sagen, wir geben euch die Chance, dass ihr beweisen könnt, dass ihr als Bürger dieses Parlament mit aufmischt, dass ihr eben den Politprofis ein bisschen den Spiegel vorhaltet, dass ihr dafür sorgt, dass im Endeffekt gerade Transparenz und die Möglichkeiten, hinter die Dinge zu schauen, dass die besser werden, dass damit der Einfluss der Lobbyisten zurückgedrängt wird, dass die Möglichkeiten im Parlament immer wieder nur dieselben Dinge weiterzuführen, dass die nicht mehr so weitergehen, und dass wir dann eben dieses Thema Erstwähler, Nichtwähler so erreichen, dass es für die 5% allemal reicht. Und dann werden wir auch wieder, wenn wir diese Trendumkehr hinkriegen, werden wir das auch schaffen, dass natürlich auch aus den anderen Parteien Leute sagen, wir wählen Piraten, weil wir auch unseren eigenen Parteien ein bisschen Druck machen wollen für die Qualität der Politik in Deutschland, im Bundestag. Und das können wir schaffen, wenn wir genau so charmant und wirklich lebendig, fröhlich auftreten und weggehen von dieser Logik, wir wollen jetzt plötzlich auf jede Frage eine Antwort haben. Und da sehe ich wirklich eine große Chance für den Wahlkampf. Ja, vielen Dank. So, zwischendurch, ich wollte an die bisherigen Fragesteller mich nochmal bedanken, dass die Diskussion bisher sehr offen und gut geführt wird. Isan, du bist als Nächste dran. Oh, hi, ich habe ein neues Rufen hören. Fast überhaupt nicht. Okay, ich setze mal um. Okay, dann probieren nochmal bitte. Jetzt besser? Viel besser. Okay. Ich möchte mich auch auf die Art beziehen, wie wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. oder wie wir von den Medien dargestellt werden. Ich komme deshalb drauf, weil ich unter anderem eine recht typische Diskussion mit Jugendlichen hatte. So, Thema Piraten, wie kannst du nur, das sind doch Loser. Und als ich dann nachgefragt habe, wurden all diese Schlagzeilen runtergebetet und es läuft leider weit verbreitet. Und die Leute runzeln häufig die Stirn und leiern Schlagzeilenparolen runter. Wenn man dann freundlich und interessiert nachfragt, was sie genau wissen, dann kommt nix. Und genau da könnten wir ansetzen. Wir müssen wieder mehr mit den Menschen da draußen reden, ins Gespräch kommen. Wenn die Leute sich dazu ermutigt fühlen, mit uns zu reden und sehen, dass wir ihnen zuhören, dann können wir auch wieder Themen vermitteln und gleichzeitig zeigen, dass wir uns nicht nur hinter PCs verkriechen, sondern vielfältig und menschlich sind. So nach dem Motto, sprecht mit uns, nicht über uns. Danke. So, will denn jemand aus dem Podium darauf antworten? Also, das darf man jetzt auch nicht, scheiße, was wollte ich genau sagen? Der Auftritt nach außen, wir hatten das eben, wir sind die Bürger, die basisbeteiligt, ganz normal in die Parlamente kommen und der Auftritt, den wir da machen, also ich meine, wenn wir hier irgendwie versuchen, so einen komischen Neustart mit Innensicht der Basis entgegenzuschleudern sozusagen, dann ist das natürlich auch ein Aufruf an die Leute, die dann uns halt irgendwie vertreten, die wir halt als Vertreter in Parlamente geschickt haben, die wir als Vertreter auf Listen stellen, so, werdet euch eurer Verantwortung halt bewusst, die ihr halt übernommen habt. Und wenn ihr da einen Job macht, so, dann macht ihn halt irgendwie auch als Vertreter für irgendwie eine Basis, welche auch immer das dann halt irgendwie gewesen ist. Also, weil letztendlich sind halt diese Schlagzeilen oder diese Zwistigkeiten, die mit uns halt irgendwie konnotiert werden, das ist ja gar nicht mal in erster Linie irgendwie eine unruhige, brodelnde Basis halt irgendwie auf Twitter, sondern das sind halt die Leute, die halt irgendwie Verantwortung übernommen haben, die damit halt über eine Sichtweisenrelevanz halt gegangen sind, wo man dann halt irgendwie genauer hinguckt. Und ich meine damit nicht so, ihr dürft jetzt nicht mehr twittern, wenn ihr irgendwie abends ein schlechtes Schnitzel gegessen habt, oder ihr dürft jetzt nicht mehr twittern, wenn ihr halt irgendwen blöd findet oder euch halt irgendwie was langweilt, aber sich dann in der alltäglichen Arbeit auch regelmäßig die Mühe zu geben, halt das, was an konkreter Arbeit passiert, irgendwie auch anständig zu kommunizieren und da halt hinterher zu sein, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir, glaube ich, auch unsere Stärken noch mehr ausspielen und noch besser kommunizieren, was tun wir da halt eigentlich. Weil viele von den Dingen, die wir da in den Parlamenten tun, sind halt auch schwierig zu erklären. Warum stänkert man jetzt irgendwie mit dem Berliner Abgeordnetenhaus, ob der einzelne Abgeordnete irgendwie Antragsrecht kriegen soll gegenüber der Fraktion? So, und das ist halt den meisten Leuten halt irgendwie egal. Ich halte das halt für total wichtig. Da gab es halt am Anfang mal eine Presseerklärung oder ein Statement und ja, jetzt liegt es halt irgendwie so rum. Und da halt mehr drüber zu reden, den Leuten zu erklären, warum ist das halt wichtig, das ist auch eine Verantwortung, die halt unsere Mandatsträger und unsere Kandidaten halt haben. Und sich halt bewusst zu sein, ich stelle mich nicht nur als der lustige Basispirat auf eine Liste, sondern ich übernehme dann halt auch einen Job. Und den halt irgendwie zu tun, das ist halt auch ganz wichtig. Und da, ja, da habe ich manchmal den Eindruck, als wenn das vielen nicht bewusst ist. Okay, vielen Dank, Fred. So, die aktuelle Reihenfolge der Wortmeldungen ist Hiramas, danach kommt Christoph Grüner, Bart Jess und Joachim. Kommt schon mal bitte ans Saalmikrofon und Hiramas, du kannst direkt loslegen. Ich möchte vielleicht mal einen kleinen Vorschlag machen, der vielleicht so, wenn das perfekt laufen würde, würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar, lasst uns so eine Art Piratenpledge machen. Also wir suchen uns ein paar Sachen, wir nehmen unsere Grundprinzipien und die direkten Folgen daraus, wir schreiben das auf, wir stellen das dem nächsten Parteitag zur Wahl. Und wenn das alles gut läuft, dann finden das alle toll und dann haben wir was, ja, dann haben wir irgendwie was, worauf wir uns immer berufen können. Dann haben wir Grundprinzipien, die man nicht erst in auf 80 Grundprogrammseiten nachlesen muss, sondern dann haben wir das nochmal am besten textlich nochmal ein bisschen schön, ein bisschen pfiffig ausgedrückt, aufgeschrieben. Und dann haben wir nämlich auch was wir den Leuten geben könnten. Es gibt immer noch genug Leute, die fragen, erzählt mir mal was von euch. die mehr wissen wollen, als in den Medien steht. Und dann kann man denen was von uns sehen und dann kann man denen sowas in die Hand drücken, was ein bisschen persönlicher ist vielleicht auch. Das kann man zum Beispiel auch ganz basisdemokratisch erstellen, so ein Ding. Ich weiß, wir wollen nicht über Tools diskutieren, aber wenn wir das Liquid Feedback nehmen, macht jeder, der eine Idee für so einen Zweizeiler hat, macht eine neue Initiative drunter und die mit den meisten Stimmen kommen dann hinterher zusammen und werden als Antrag gestellt. Einfach ein paar Linien ziehen, die uns wieder verbinden, die wieder unsere Gemeinsamkeiten herausstellen, die wir definitiv hier alle haben und die wir einfach für uns untereinander wieder sichtbar machen, diese Gemeinsamkeiten. Ich bin leider keiner, der im Liquid Feedback da irgendwie viel Aufmerksamkeit ziehen kann. Das ist schade, dass das nötig ist, aber ich finde sowas toll, wenn wir sowas hätten. Okay, darf ich ganz kurz eine Rückfrage? Also geht es dir jetzt darum, dass man irgendwie auf dem nächsten Bundesparteitag irgendwelche Themenclaims abstimmt? Oder meinst du eher sowas, weiß nicht, wir hatten im Berliner Wahlkampf, da hatten wir unser Wahlprogramm, glaube ich, geschlossen. Dann haben wir irgendwie in einer kleinen Redaktionsgruppe gesagt, so, ihr habt 400 Zeichen auf dem Faltblatt. Da könnt ihr irgendwie unser Wahlprogramm mal in Kurzfassung machen. Das musste man gar nicht groß abstimmen. Die Leute, die das gemacht haben, haben sich Mühe gegeben, das so zu formulieren, dass das halt irgendwie mit dem passt, was der Parteitag wollte. Und wir hatten einen Kurzprogrammflyer, den haben wir halt einfach verteilen können. So. Also deshalb weiß ich nicht genau, auf was du anspielst, weil letztendlich ist das halt Positionen abstimmen für einen Wahlkampf auf dem Parteitag ist eigentlich Wahlprogramm. Es geht, ja, es ist so ein bisschen was von beidem. Es ist natürlich ein bisschen Claims abstimmen und machen und es ist ein bisschen, ja, Selbsterklärung wieder, dass wir das auf einem BPT vielleicht abstimmen. Das Ding war jetzt ein Zugeständnis an die Basis und die Erstellungsart. Das ist einfach, damit es basisdemokratisch erstellt wird und sich keiner beschweren kann. Die Abstimmung, so eine Art, ja, eine gemeinsame Erklärung halt. Einfach. Wir sind das, wir machen das. Ganz kurzer Satz dazu. Wir sind so unglaublich voller Angst, wenn du sagst, das so zu machen, damit sich keiner beschweren kann. Erstens, es wird sich immer irgendjemand beschweren. Ich erinnere an die lustige Nächstes Tool Bundeskistendiskussion, wo die Beschwerden erst losgingen, nachdem das Ding geschlossen worden ist. Das ist irgendwie Piraten in Reinform. Aber nochmal zurück, erst machen und dann vielleicht warten, bis sich jemand beschwert. Und weil wenn da nämlich was liegt und wenn Leute schon was gemacht haben, ist es wesentlich schwieriger, sich zu beschweren. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen von diesem Ding runter, dass wir erst 500 Jahre lang irgendwie Sachen ausdiskutieren, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann alle einig werden. Dann kommen wir nämlich zu gar nichts. Einfach mal anfangen und wenn das Ding irgendwie so ein Frame oder so ein Rahmen oder irgendwie, wenn die Idee klar wird, einfach dadurch, dass jemand was tut, wird es viel einfacher, darüber zu reden. Merken wir ja gerade. Ich glaube, was man vielleicht davon mitnehmen kann und was auch schon öfter mal, glaube ich, diskutiert wurde und was ich auch sehr sinnvoll finde, ist eine vereinfachte Fassung des Wahlprogramms eben auch dann in unseren Wahlkampfunterlagen zu haben, wo nicht so sehr en Detail drauf eingegangen wird, sondern eher dieser rote Faden, um den es geht, der eigentlich allem zugrunde liegt, eben dieser Vorstellung unseres Menschenbildes im Wandel hin zur Wissensgesellschaft zum Ausdruck bringt. Und wenn wir es da schaffen, wirklich unsere ganzen Programmpunkte, die ja doch schon sehr umfangreich geworden sind, irgendwie einzuflechten, dann glaube ich, ist es nicht verkehrt. Und ansonsten, was ich vorher noch, ich glaube, zwei Redebeiträge vorher noch gehört hatte und ein bisschen drüber nachgedacht hatte, das war wesentlich eigentlich auch nach innen gerichtet, so eine Art Verhalten untereinander, wie wir miteinander umgehen, weil wir nun mal halt doch auch ziemlich gewachsen sind. Während die Strukturen kleiner sind, gewisse Verhaltensmaßregeln nicht so problematisch, als wenn man dann so groß ist, weil sich Menschen halt in dieser Masse auch schneller mal übergangen fühlen, dann manche Menschen dazu neigen, überproportional ihre Position, sei es durch viele Follower oder durch viele Delegationen in einer besonderen Art darzustellen. Und da finde ich einen ganz interessanten Ansatz, der kam jetzt vom Wolfgang Britzel, einer von den Kandidaten in Bayern, der so eine Art Verhaltenskodex entwickelt hat, den jetzt auch schon viele Kandidaten so unterschrieben haben. Aber ich denke, den eigentlich nicht nur die Kandidaten unterschreiben sollten, sondern der für jeden Piraten interessant sein könnte, einfach wie wir miteinander umgehen, weil wir reden immer von diesem Menschenbild und wir glauben auch dran, nur leider passiert es uns relativ häufig, dass wir dann in Auseinandersetzungen miteinander, in Debatten, die ja auch mal hitzig sein dürfen, aber dann manchmal übers Ziel hinausschießen. Ich werde diesen Link jetzt mal ganz schnell hier im Mumble einfach posten. Okay, so, nochmal ein kurzer Service von mir. Diejenigen, die bei uns jetzt hier am Saalmikrofon sind, die kommen zwar alle dran, aber Stefan Hansen, ich sehe von dir keine Wortmeldung und Bertram, ich sehe von dir auch tatsächlich keine Wortmeldung oder du hast sie leider an den falschen Channel oder Person gesendet. So, jetzt kommt eine Kurzintervention von Disadjusted, der ist vorhin leider runtergefallen, aber bitte ganz kurz und präzise halten. Danach geht es direkt weiter mit Christoph Grüner. Ja, angesichts der Tool-Diskussion oder des Stichworts habe ich dann das, was ich eigentlich sagen wollte, vergessen. Das ist mir dann aber gleich wieder eingefallen danach. Und zwar ging es um die Wahrnehmung oder den Auftritt nach außen, der ja auch hier in Bezug auf die Bundestagswahl zahlreich schon angesprochen wurde. Und zwar Ist-Zustand, Piraten, ist gleich Nerds, Hipster und Besserwisser, die laut sind und Follower haben, aber es Soll-Zustand sollte doch eigentlich viel mehr sein, oder so wie ich das auch eigentlich wahrgenommen habe, dass die Piraten ist gleich ein Tool-Dienstleister für sich mit den Werten oder dem Menschenbild identifizierende Bürger. Und eine SMV bietet eben eine sofort verfügbare Stimme. Das ist ja auch in zahlreichen Kampagnen schon mit dem Slogan rübergebracht worden, Stimme behalten statt abgeben. Und deswegen finde ich, die Piraten selber, also die Partei sollte zum Tool für den Bürger werden. Also nicht nur als Piraten-Elite, also wenn man in der Partei drin ist, ist man Elite, sondern sie ist offen für jeden, jeder kann mitmachen. Die Stimme, sobald man eintritt, zählt sofort. Das wäre halt jetzt die Message, die meiner Auffassung nach auch ganz viele Bürger damals angezogen hat und im Hinblick auf die Bundestagswahl anziehen wird. Danke, bin schon fertig. Okay, die Wortmeldungsliste ist nach Bertram erstmal geschlossen, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Ist das in Ordnung? So, dann geht es jetzt weiter mit Christoph Grüner. Ja, also zu der Diskussion, die gerade läuft, ich halte es für schwierig, irgendwelche Versprechen den Leuten zu machen, die wir dann am Schluss wieder nicht einhalten können. Wir galten oder gelten ja allgemein als diese Mitmachpartei. In Wirklichkeit ist es aber sehr schwierig, mittlerweile mitzumachen. Und zum Thema SMV, ich weiß nicht, warum wir jetzt noch ein Tool einführen sollen, wenn viele Piraten jetzt schon überfordert sind. Wir haben mittlerweile viele Piraten, die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie sagen, es ist eine Geldelite. Wenn ich irgendwo wirklich mitmachen will, dann muss ich hierhin auf Kongress und dahin auf Kongress und dort auf Meeting und da dabei sein. Das können sich viele schlichtweg nicht leisten. Es ist eine Zeitelite, weil ich muss quasi den ganzen Tag an Twitter sitzen, damit ich halbwegs auf dem Laufenden bin. Das können viele Leute, die einen Arbeitsplatz haben, der nichts mit Computer hat, einfach nicht leisten. Und dann kommt man irgendwann abends von der Arbeit heim und soll dann auch noch 3-4 Stunden da in Politik investieren. Das können viele einfach nicht mehr. Das heißt, dieses wirkliche Mitmachen, das begrenzt sich auf eine Geld- und auf eine Zeitelite. Und alle anderen sind mehr oder weniger davon ausgeschlossen. Okay, gibt's dazu eine Stimme aus dem Podium? Dann machen wir weiter mit Batjes. Ja, hallo. Aber ich verstehe dich denn schon, oder? Wir verstehen dich wunderbar. Prima, wunderbar. Hallo. Ja, guten Abend in die Runde. Hallo, liebe Piraten und Piratinnen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schön zugehört. Ich war auch in Leipzig und war sehr glücklich darüber, dass dieser Vorschlag kam, einfach mit Neustart, und auch der Beitrag von Jens Altenbusch und Bernd Schlimmer hat mir sehr gut gefallen mit den 6,5%, weil diese 6,5% nur rein theoretisch definieren, wie viele Leute rein theoretisch im Bundestag kommen. und auf die wir uns dann konzentrieren können. Fred, du hast vorhin angesprochen, irgendwie Leute sollen sich jetzt melden, die jetzt Ahnung von Werbung haben. Ich glaube es zu haben irgendwie. Ich habe für alle gängigen Agenturen gearbeitet, ob es Heil Partner, Jung von Matt, Scholz & Friends, Gray oder auch die BBDO ist. Das dazu, ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht involviert wurde, finde ich ein bisschen, ist auch egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Neustart ist für mich, finde ich, ein super Titel erstmal, ist ein Arbeitstitel, so sagen wir das in der Werbung, darauf kann man aufbauen. Ich denke, jeder Landesverband hat wieder sein eigenes Ding, ob es jetzt NRW ist mit vielen Themen, viele Köpfe oder was man sich auch ausdenken mag, das muss auch jede Region selber entscheiden. Ich finde es ein prima Arbeitstitel und ich finde diese Diskussion echt müßig, ob es dafür passt und ob es auf den PC passt etc. pp. Finde ich ein bisschen schade. Wir sollen nach vorne schauen. War mehr ein Statement, sorry. Okay, vielen Dank. Ja, also Mathis, nimm mir das nicht übel. Also ich meine, du hängst irgendwie auch, weiß nicht, du warst mit auf den Gestalter-Barcamps, wir haben uns irgendwie ein paar Mal irgendwie länger unterhalten. Es war, also in dieser Gruppe, die sich dann halt irgendwie jetzt mit dem Vorschlag halt irgendwie gesammelt hat, so, weiß nicht, das war eine ganz subjektive Entscheidung, mit wem man da irgendwie an einem Tisch sitzen wollte. Ich denke, das ist nicht irgendwie eine Nummer gewesen, die sagt so, das ist jetzt so fertig, das Päckchen ist geschnürt und das müsst ihr jetzt so nehmen und da kann sich nichts mehr dran ändern. Also ich denke, das war eigentlich eher gemeint als ein Aufruf, so, Leute, die ja irgendwie Ahnung von eurem Business habt, ich meine, gerade du, Bartjes, hängst mit deiner Fotografie irgendwie so tief drin in allem, was wir irgendwie für diesen Wahlkampf halt irgendwie brauchen, da will ich mir keine Sorgen machen, dass du da zu kurz kommst. Und ich will eigentlich eher nochmal halt den Aufruf starten. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Sebastian irgendwie vorhat, diese strategische Entscheidung halt irgendwie zu treffen oder der Bufo insgesamt. Aber ich hoffe, es wird am Ende eine Infrastruktur geschaffen, die ein bisschen dem entspricht, was wir als Gestaltungssquad in Berlin versucht haben, die zwar versucht, einer Linie zu folgen, aber halt offen bleibt für Input von außen und auch Dinge möglich macht, die nicht irgendwie einen Vorstandsbeschluss haben und die halt da versucht, irgendwie immer kooperativ und offen zu bleiben. Das ist, glaube ich, ja, also ich bin immer ganz froh, wenn die Runde nicht größer ist als 5 Leute, weil es mir dann so schwerfällt, mich halt irgendwie zu konzentrieren. Ich sehe das immer bei den Crew-Treffen irgendwie, wenn da zu viele Leute kommen. Also irgendwas müssen wir finden, dass wir irgendwie ein schlagkräftiges Team zusammenkriegen, die halbwegs eine Stringenz reinbringen, aber die sollen sich natürlich nicht abgrenzen und den Input von außen halt irgendwie wegbügeln. Ich würde da gerne nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, dass die Arbeit jetzt erst anfängt. Ja, also das ist, wie gesagt, nur ein allererster Schritt gewesen und die eigentliche Kreation und Ausarbeitung einer möglichen Wahlkampfkampagne für die Piraten, das hat ja in dem Sinne noch überhaupt gar nicht angefangen und da stehen wir in den Startlöchern und da gehe ich auch nochmal auf das ein, was der Fred gerade gesagt hat. Ich würde mir halt auch wünschen, dass schnellstmöglich da eine Entscheidung getroffen wird, wer da für was verantwortlich ist und dass wir dann entsprechend ein schlagkräftiges Team haben, um wirklich in die Ausarbeitung einer Kampagne gehen zu können. Ich möchte kurz darauf antworten. Absolut. Also Fred, das war auch nur ein Zwinkern. Also keine Frage. Wir haben alle irre viel um die Ohren. Mir geht's genauso. Wir wollen alle nach vorne. Wir wollen diese Partei nach vorne bringen, weil der Grundsatz richtig gut ist. Was mich halt total nervt, ist halt, dass der Bufo da Alarm macht, ob es jetzt Johannes ist, wie auch immer. Ich werde noch wahnsinnig, aber letztendlich für uns Werber kann das ziemlich egal sein, weil für uns zählt nur, dass der Kunde zahlt. Okay, danke, Bartjes. Kannst du dann bitte zu den Zuhörern runtergehen und Corbian mit den vielen Buchstaben am Ende. Du bist noch in der Wortmeldungsliste drin und kannst hochkommen. Danke. So, dann geht's weiter mit Joachim. Ja, also es ist zwar schön, dass hier viel über die Piraten geredet wird, aber so ein bisschen labern, ist das so bei einigen so ein bisschen labern über alles. Ich hätte es gerne ein bisschen konkreter auf den Punkt gebracht. Neustart, was soll das? Ich fand es in Leipzig ganz toll, die Idee von Bruno zu hören. Neustart und ein weiteres Schlagwort dazu. Vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, welche Schlagworte nimmt man? Welche Themen wären uns wichtig? Sind es nur unsere Kernthemen und andere Themen dazu? Diesen Vorschlag eben vom Pat fand ich ganz gut, dass man so etwas mal versucht, damit sich andere einbringen können. Und ich würde vorschlagen, das Konzept zu kommunizieren. Wir hatten also hier in Niedersachsen sofort die Fragen auf der Liste, Neustart, was soll das denn eigentlich? Und selbst die wir in Leipzig waren, konnten da keine Antworten geben und konnten eigentlich nur auf den Stream und eine Seite, die ich irgendwie im Internet gefunden hatte, von Alpha, das glaube ich, also Siegstyle gefunden. Die habe ich dann mal verlinkt da drin. Also ein bisschen konkreter an dem Thema Neustart zu bleiben und nicht einfach über die Piratenpartei und alles, was so rundum noch dazugehört, zu reden. Okay, vielen Dank. Jürgen Stemke, ich sehe von dir keine Wortmeldung. Habe ich eine reingestellt? Wäre ich denn jetzt schon dran? Ich dachte, irgendwie war davor noch, ne? Nein, das war nur eine Nachfrage, weil ich sehe diese Wortmeldung nicht. Ja, dann reiche ich die nochmal nach. Wortmeldung ist zurzeit geschlossen, es geht aber gleich weiter. Bertram. Ja, hi, hallo. Also erstmal schade, dass man meine Wortmeldung nicht lesen kann. Ich habe sie ungefähr in jeden Subkanal und den dicken Engel gestellt. Ja, ist vielleicht auch irgendwas kaputt, keine Ahnung. Wir haben aber letztendlich zusammengefunden. Ja, okay, gut. Ich wollte es noch gesagt haben. So, was ich sagen wollte ist, ich finde Neustart schon fast ein bisschen ambitioniert, weil bestimmte Sachen für mich gar nicht gestartet sind. Die müssen nicht neu gestartet werden, die müssen erstmal überhaupt gestartet werden. Da geht es mir natürlich auch, wie vielen anderen, darum, dass wir halt eben online mitmachen können, mit abstimmen können und nicht unbedingt als Mensch vor Ort erscheinen müssen, um irgendeine Sache zu beschließen, die notwendig ist. Für mich ist aber wichtig, dass die Signale jetzt gesetzt werden müssen, vielleicht noch nicht mal zur Bundestagswahl, das ist, wäre jetzt auch ein bisschen vielleicht ein bisschen zu kurzfristig, aber ich denke, bis Anfang oder Mitte nächsten Jahres muss das auf jeden Fall laufen, damit wir überhaupt die Argumente haben, die wir brauchen für unsere Kommunalwahlen in NRW. Wir müssen den Leuten irgendwas bieten, sonst werden wir die Ergebnisse, die wir von den Landtagswahlen her gewohnt sind, auf keinen Fall erreichen können. Und wir brauchen da auf jeden Fall positive Impulse, weil ich erlebe von den Rednern, vielleicht nicht hier auf dem Podium, aber so ansonsten erlebe ich, dass da recht viel gemauert wird, gesagt wird, ja, das ist doch nicht so weit, geh doch mal in so eine Tool-Diskussion oder ich weiß nicht was, dass man weggeschickt wird. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die halt eben mit den Hufen schauen und darauf warten, dass auch die Leute, die sich weit in den Vordergrund stellen, mal sagen, okay, komm, lass uns das jetzt erstmal machen, lass uns das mal nach vorne stellen, lass uns das voranbringen. Und dann haben wir die Grundlage geschaffen, um alle anderen Sachen auch zu machen. Auch die anderen piratigen Forderungen, die wir haben, die können wir dann viel glaubwürdiger stellen. Okay, vielen Dank. Auch an dich die Bitte, direkt zu den Zuhörern dann zu gehen. Will jemand aus dem Podium darauf antworten? Also das ist jetzt gar nicht so richtig eine Antwort. Es ist vielmehr halt gerade die Frage, ob man nicht das Podium vielleicht auch so langsam auflösen will. Weil ich finde gerade ganz gut die Diskussion, die irgendwie anfängt. Und ich habe den Eindruck, wir haben unseren Punkt irgendwie gebracht. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir jetzt irgendwie noch eine Viertelstunde, falls jemand irgendwie konkrete Fragen hat oder so, dabei sitzen bleibt. Aber ich würde das jetzt, weiß nicht, ich freue mich total, wenn da jetzt eine Diskussion anfängt um Themen, um Tools, um whatever. Und ja, also das wäre so eine Frage, ob man jetzt so diese Frontnummer hier auflöst. Ja, also ich habe ja die Wortmeldungsliste erstmal geschlossen, um einfach dann abzuklären, wie lange ihr überhaupt machen wollt und wie viel Zeit ihr noch habt. Ich würde gerne die noch am Saalmikrofon sind, und zwar Jürgen Stemke und Corbian, nochmal dran nehmen. Stefan, dich habe ich leider nicht auf den Radar. Stefan, danke. So, dass wir die zwei nochmal dran nehmen und dann können wir die Runde abschließen. An alle anderen, die sich danach dann nochmal zu Wort gemeldet haben, die lade ich herzlichst ein, in der offenen Runde einfach nochmal versuchen, eben darin zu kommunizieren. Es tut mir leid. So, Jürgen. Ja, ich bin leider ein bisschen spät dazugekommen. Für mich stellt sich die grundsätzliche Frage, was ist denn überhaupt die Strategie jetzt, die wir verfolgen wollen? Also nur 6,5% in den Raum zu werfen, ist es, denke ich, nicht. In Niedersachsen hat man dasselbe mit 6%. So alleine funktioniert das nicht. Ich denke, wir müssen sehr genau darauf achten, wie wir punkten können in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, wir werden auf Bundesebene einen ähnlichen Lagerwahlkampf bekommen, wie wir es in Niedersachsen hatten. Das heißt, dass hier dieses konservative schwarz-gelbe Lager und das rot-grüne gegeneinander ziemlich aufmarschieren werden. Und das wird ziemlich viele Wähler, die wir früher hatten, binden, die uns dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher finde ich, ist es wichtig, dass wir uns eine Wahlkampfstrategie entsprechend ausrichten und dann im Anschluss daran auch die Kampagnen entsprechend ausrichten und anpassen. Also ich finde, es macht keinen großen Sinn, jetzt schon definitiv zu sagen, auf die Linie von Werbemitteln festzulegen. Also kann ich dazu kurz was sagen? Also Neustart soll ja eine Strategie sein. Die 6,5%, die der Bernd in Leipzig vorgestellt hat, war in meinen Augen keine Strategie, sondern das war im Endeffekt, er hat ein Ziel ausgegeben und er hat versucht, einige Parameter festzulegen, wie man dann dieses Ziel erreichen kann. Neustart ist auf jeden Fall eine Strategie, ja, und dieser Vorschlag, der müsste, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wenn man den weiter verfolgen will, müsste im nächsten Schritt sich jemand dran setzen und dann eine konkrete Umsetzung dieser Neustart-Idee auf entsprechenden Wahlkampfwerbemitteln in Angriff nehmen. Aber da sind wir eigentlich noch gar nicht, wir sind in dem Schritt davor. Bitte? Ja, also von mich vom Gefühl her passt Neustart irgendwie gar nicht. Mich würde sehr stark interessieren, worauf ihr das aufgebaut habt, also was für Analysen ihr dazu zu Rate gezogen habt und wie die Strategie wirklich selber aussieht, weil mir ist es in der Präsentation nicht klar geworden. Ich habe mir auch den Stream nochmal angeguckt. Die Folien selber sagen eigentlich gar nichts dazu aus. Und mit dem Begriff selber verbinde ich eigentlich immer Geräte, die nicht funktionieren. Da muss ich die neu starten. Aber das eigentliche Problem behebe ich mit diesem Neustart auch nicht. Früher hatten wir mal gesagt, wir sind das Update. Ich glaube, wir brauchen sowas für uns und für draußen. Okay, Jürgen, dann bitte einmal wieder zu den Zuhörern. Also um da gerade noch mal drauf zu reagieren. Also ich meine, wir haben natürlich irgendwie ganz am Anfang dieses Abends, so vor ungefähr 2,5 Stunden, irgendwie mal versucht, was zu erklären, was unsere Herleitung war. Wir haben natürlich irgendwie, ich meine, da fliegt so alles Mögliche an Analysen über Piraten und so. Ich meine, solche Dinge konsumieren wir halt auch so. Also wir haben das sicherlich nicht aus dem luftleeren Raum geholt. Was ich halt noch ganz interessant finde, ist, natürlich haben wir in Berlin zum Beispiel das Glück gehabt, dass es da irgendwie keinen Lagerwahlkampf in dem Sinne gegeben hat, sondern irgendwie nur zwei Menschen, die sich halt versucht haben, mit so einem komischen Lebensgefühl als König intronisieren zu lassen. Da sind wir natürlich mit unseren Themen ziemlich gut reingekommen. Ich sehe aber schon, dass halt so dieser klassische Lagerwahlkampf, das ist was, das können halt die anderen Parteien machen. Da passen wir als Piraten eigentlich nicht zwischen rein. Wenn wir aber mit so einem Neustartgedanken hingehen und sagen, wir wollen da auch gar nicht zwischen rein, wir wollen da keinen Ort zwischendrin finden, sondern wir stellen halt einfach die grundsätzlichen Fragen, dann schaffen wir es vielleicht, da halt irgendwie unsere Lücke zu finden. Also die Lücke zu finden, wo Leute sagen, ach, naja, ich will jetzt nicht mich zwischen Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb und Rot-Grün entscheiden und kriege am Ende dann Schwarz-Grün oder Rot, whatever. Wo wir halt einfach sagen können, wenn du keinen Bock hast auf einfach nur wieder diese Lagernummer so, dann findest du hier einen Pool Themen, der halt irgendwie eine grundsätzliche Frage stellt. Insoweit könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch mit sowas eine Chance hat, da dazwischen zu kommen. Aber das ist auch, also das kann ich nicht hinterlegen mit Erfahrungen oder so. Das wäre bei mir auch nur so ein Bauchgefühl. Was ich da noch ganz gern dazu sagen möchte, ist, also einmal sehe ich uns nicht als Lücke, ich sehe uns als den großen Treiber für die wirkliche ja für die wirkliche Veränderung der Gesellschaft. Da sind wir keine Lücke. Das hast du wahrscheinlich auch gerade gar nicht so wirklich gemeint. Dann der andere Punkt, dieses immer auf Prozentzahlen zu schielen und dann zu argumentieren, ja, da gibt's ja diese Blöcke hier, schwarz-gelb und rot-grün, und die meisten Wähler sind dann ja eher so drauf, sich eh zu entscheiden, na ja, dann nehme ich lieber das kleinere Übel, bevor ich irgendwie so eine Mini-Partei wähle, die eh nicht reinkommt. Deswegen, klar, müssen wir natürlich jetzt in den Umfragen über gewisse Werte drüber hinausgehen, damit uns nicht dieser Effekt trifft. Aber wir dürfen nicht anfangen, die Partei zu werden, die nur eins tut, zu schielen, wie viel Prozente sie hinbekommt. Weil letztendlich, diese Prozente dürfen auch nicht so unser Indikator für Strategie sein. Menschen wählen uns. Warum? Weil wir eben wirklich, und jetzt sage ich gerne den Begriff Neustart, den Neustart in vielen gesellschaftlichen Bereichen, die so nicht mehr funktionieren. Und warum funktionieren sie nicht mehr? Weil die herkömmlichen Parteien bisher es nicht geschafft haben, diesen Gap zwischen Industriegesellschaft und Wissensgesellschaft, der sich jetzt aufgetan hat, den zu füllen. Und der betrifft jetzt nicht nur die Veränderungen in vielen politischen Bereichen, sondern der betrifft eben auch das, wo wir uns auch grundlegend von allen anderen Parteien unterscheiden. Wir sind keine autoritäre Partei. Und das ist ein ganz wesentlicher Zug. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem eigentlich bewusst, hey, das mit diesem Prozenteschielen, das macht uns selber so klein zu so einem klassischen Mitbewerber auf eine Systematik, die eigentlich nicht unsere ist. Natürlich müssen wir die 5% schaffen. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden wird. Und deswegen, gewisse Werte müssen wir in den Umfragen erreichen, damit Menschen sich dann überhaupt trauen, uns zu wählen, weil sie sonst Angst haben, dass ihre Stimme verloren ist. Aber wir dürfen nicht da wesentlich drauf schielen. So, kleiner Hinweis. Nach Corbion gebe ich dann dem Podium die Möglichkeit, dann jeweils ein Abschlussstatement zu geben. Und danach gehen wir dann direkt über in die offene Runde, und die Wortmeldungen, die noch offen stehen, die können dann an Personen aus dem Podium, die dann an dieser offenen Runde teilnehmen, dann nochmal direkt gestellt werden. Es tut mir leid, dass ich das geschlossen habe, aber die Zeit drängte. Corbion. Ja, hi. Neustart klingt für mich, ist für mich ein positiv besetztes Wort, klingt gut, aber man muss das Ganze mit Inhalt füllen, sonst macht das irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Sonst ist es nur PR-Gefasel und irgendwie Quatsch. In Berlin wurden die Piraten gewählt, nicht weil sie so geil designte Plakate hatten oder weil sie so ein geiles Wahlprogramm hatten, sondern weil sie auf ihre Plakate konkrete Forderungen geschrieben haben. Im Gegensatz zu anderen Parteien, die einfach nur PR-Bullshit irgendwie von sich gegeben haben. Und das ist für mich auch die zentrale Frage. Mit welchen Forderungen wollen wir in den Wahlkampf ziehen? Und welche 8 Forderungen werden die 8 Forderungen sein, die nach oben kommen? Das ist die absolute Krux. Und mir ist momentan überhaupt nicht klar, wie das vonstatten gehen soll, wie wir diese Themen auswählen sollen, die nach oben kommen sollen, und wer diese Themen vertreten soll. Also vielleicht kann mir jemand aus Berlin nochmal erklären, ich glaube, Katja hat es vorher schon angesprochen, wie das bei denen lief, vielleicht kann man sich da was abschauen, aber mir ist es momentan vollkommen unklar. Also das ist alles so schwammig, und ich hätte einfach gern 8 Themen, die irgendwie oben sind, und ein Prozedere, wie man dazu kommt. Ansonsten ist das alles nur Gefasel für mich. Wir haben halt in Berlin so eine SWOT-Analyse gemacht und daraus dann sozusagen aus diesen Eindrücken oder den Ergebnissen der SWOT-Analyse, die versucht, auf die Themen, die wir im Wahlprogramm hatten, runterzubrechen und rauszufiltern. Und dann sind halt irgendwann die Themen, die uns wichtig waren, rausgefallen. Und daraus sind dann halt irgendwann die Slogans und Plakattexte und so weiter entstanden. Letztlich ist es jetzt Sebastians organisatorische Aufgabe, in dieser Strategiegruppe irgendwie die zusammenzuzonen und da loszulegen, was uns alle natürlich nicht daran hindert, in den üblichen Tools und wo auch immer schon anzufangen, einfach mal rauszukristallisieren, was sind denn die Main-Standpunkte. Also ich kann jetzt irgendwie persönlich sagen, okay, irgendwas mit Sozial und BGE und Neustart irgendwie in der Sozialpolitik, Neustart in der Bildungspolitik, hat Bruno schon zweimal gesagt, diese Netze in Nutzerhandgeschichte, also nicht nur Internet, sondern auch Gas, Wasser, Scheiße, ist halt ein total wichtiges Thema. Läuft dann rein in Energiepolitik. Also ich glaube, wenn sich jeder 8 Dinge, wenn sich jeder 10 Sätze aufschreibt oder 10 Themen aufschreibt, dann werden wir ganz schnell merken, dass wir bei 5 auf jeden Fall alle übereinstimmen. Müssen wir halt nur mal anfangen. Ich würde vielleicht noch ganz gern was dazu sagen, was ich mir jetzt also nur so ganz gut vorstellen kann, worüber ich auch schon mit mehreren Menschen gesprochen hatte. Ja, du hast recht, Corbinia, wir müssen sehr konkret werden und die Katja hat es ja auch gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube auch, wir sollten manchmal drüber nachdenken, dass wir neben der konkreten Forderung, die wir eben dort einbringen, wie zum Beispiel jetzt BGE, immer noch die Metaebene auch bringen. Das ist in dem Fall das Menschenbild. Wenn wir über den, wenn wir über Bildung nachdenken, dann müssen wir den Begriff Teilhabe dazu assoziieren. Also immer auch schauen, dass wir A, einmal diese Realpolitik, wo wir eine klare Forderung haben, auch immer mit unserem philosophischen Modell, das eben viel damit zu tun hat, dass dieser große Wandel eingesetzt, dass diese Verbindung auch immer zum Tragen kommt. Okay, vielen Dank, Bruno. Ich gebe euch jetzt allen noch einmal die Möglichkeit, ein abschließendes Statement abzugeben und nochmal euch an die Piraten zu richten. Ich danke euch auch gleichzeitig, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier euch der Runde zu stellen und wollte mich auch gleichzeitig bei den Wortmeldern bedanken, dass wir hier einen offenen Dialog führen konnten, der ziemlich unaufgeregt war und viele neue Erkenntnisse gebracht hat. Ich bin jetzt so frech und fange gleich an, weil ich in der Liste jetzt gleich dastehe. Ich habe mich riesig gefreut über diesen dicken Engel jetzt heute. Ich bin da nicht mit einer besonderen Erwartung reingegangen, da ich ja jetzt auch nicht keiner der Erfinder von Neustart bin, sondern das Ganze nur mitverfolgt habe, auch mit einer gewissen Euphorie, die ich eh mal so mit mir trage. Aber was mich so wirklich glücklich gemacht hat, zu sehen, dass unglaublich viel konstruktive Redebeiträge kamen, die auch wieder so langsam diese Farbe annehmen von, wir wollen gemeinsam für etwas und wir sind nicht einfach kolossal verstritten und gegeneinander. Und vielleicht mag es dieses bisschen Labsal sein, was momentan jeder Pirat so ein Stückchen weit braucht, wenn er so mitkriegt, was so in den Medien über uns stattfindet. Aber ich glaube, wenn wir alle schaffen, so ein bisschen von der Kultur, die heute hier stattgefunden hat und auch von den Argumenten mitzunehmen und auch dort überall, wo wir unsere Freunde und andere Piratenmitglieder treffen, das da zu verbreiten, ich glaube, dann schaffen wir das mit diesem Neustart. Und ich glaube daran und ich werde massiv Bundestagskampf machen, tue ich natürlich, weil ich Kandidat auf der Liste bin. Und mit diesem Gefühl gehe ich auch rein und deswegen glaube ich und ich weiß es auch, dass wir diesen Neustart schaffen werden. Ja, dann lass uns einfach diese Reihenfolge... Ja, Fred, du. Ja, also ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die angenehme Runde. Es war zwar ganz schön lang und ich kann mich jetzt auch nicht mehr konzentrieren, aber also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte vorher so ein bisschen Respekt davor, was uns hier heute erwartet. Das war so irgendwie meine erste größere Mumble-Runde, an der ich teilgenommen habe. Ich bin irgendwie echt froh darüber. Ein Aufruf irgendwie, wäre es noch irgendwie... Fangt an, euch mehr zu vertrauen und habt Spaß bei dem, was ihr tut und respektiert die anderen und dann kriegen wir das auch irgendwie alles mit einer guten Stimmung hin, ohne uns irgendwie nur in so Flauschstürmen irgendwie so die Probleme wegzudenken. So, Katja, du. Ja, was Fred sagt, was Bruno sagt, traut euch, macht einfach, lasst die anderen machen, was noch viel, viel wichtiger ist. Und wenn euch Details an dem, was die anderen machen, nicht gefallen, dann haltet einfach die Klappe und beschäftigt euch mit irgendwas anderem. Macht, ja, da könnt ihr dann irgendwie Details, die an den Details so lange rumfrickeln, bis es euch gefällt. Und vor allem vertraut den anderen. Ihr müsst nicht immer alle überall gleichzeitig sein und mitmachen. Gewöhnt euch dran oder lasst uns alle daran gewöhnen, dass wir inzwischen so viele sind, dass niemand alles mitkriegen kann. Was noch lange nicht heißt, dass die Sache intransparent ist, sondern dass es einfach viel zu viel ist. Was passiert? Konzentriert euch auf die ein, zwei Sachen, die ihr machen wollt und liefert geil ab. Und dann haben total viele Leute total geil abgeliefert. Ja, Siegstyle. Ja, ich möchte auch nochmal sagen, ich bin wirklich total beeindruckt, wie das hier heute abgelaufen ist, dass man die Möglichkeit hatte, mit so vielen Piraten total konstruktiv und positiv auch mit teilweise auch berechtigter Kritik über Neustart zu diskutieren. Eine super beeindruckende Sache und auch, ich will da auch nochmal einhaken, was Bruno gesagt hat. Ich glaube, das ist auch genau so, wie es heute hier gelaufen ist. Das ist die Kraft eigentlich der Piraten und das ist eigentlich, glaube ich, auch genau das, was sie in den Bundestag bringen wird oder auch in andere Parlamente oder eben auch nicht, ja, dass man sich besinnt, was man gemeinsam schaffen kann, wenn man positiv und auch mit Vertrauen und einer kleinen Prise Skeptizismus zusammenarbeitet und versucht, gemeinsam voranzukommen. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, war auch jetzt dieser dicke Engel in gewisser Weise ein Neustart. Okay, vielen Dank. Dann will ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr meine Arbeit nochmal einfach gestaltet habt. Ich hoffe, ich war nicht zu streng gewesen und beende jetzt die Aufnahme nach 2 Stunden 42 und ja, lade jeden ein in den dicken Engel, um da einfach den Dialog weiterzuführen. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.